einen Blick hinter die Kulissen, ihr wisst noch, was in der Stadt ist, aber mit dem Ohr. Ein Eindruck, einen ehrlichen Eindruck. Ja. Warum Oasis? Warum nicht Blur oder Pulp? Weil die Jungs so ruppig sind? Deswegen? Ja? Und du selber auch eher zu einer gewissen Ruppigkeit neigst? Ich zieh mir jetzt erstmal anständige Schuhe an hier, meine Moderatorenstiefel aus. Moderatorenstiefel, ja? Welche Gefährt passt denn dazu? Zu den Schuhen, die ja. ich habe? Ja, also so Stiefel ist ja klar, dass es so Biker sind. Klappriges, altes Hollandfahrrad. Naja, gut, aber die ganz üble Variante. Nur wenn du noch so eine Regen, so eine gelbe, so ein Friesenherz trägst, ja, genau. Dann vielleicht, ja. Ja, aber eigentlich eher so ein ist das jetzt vom einen Glück, dass wir ja eher so LA-mäßig so ein Strandmobil, wo man über Sand fahren kann. Echt? So was gehörte dazu. Ich musste mir echt Sandalen heute holen. Ich meine, so Turnschuhe im Sommer sind echt doch ein bisschen heftig, vor allem wenn du mit dir selber im Auto sitzt. Ja. Das ist schon brutal. Da habe ich ja so putzige Flochten, die sehen cool aus. Die finde ich auch schön, die habe ich überall gesucht. Wo gibt's denn die? Amerika. Philadelphia, South Street. Ach, hättest du mal vorher die waren das nicht gesagt, billig, 50 Dollar. Boah. Die waren nicht billig. Boah. Ey, das ist aber auch solide, du. Die das sind erstens gute Arbeit, ja? Spottleicht. Echt? Spottleicht? Ja, man auch. Merkt die an Füßen ja nicht. Ach. Und dann sind die innen, also da, wo man mit dem Fuß rauftritt, sind die noch so gefedert. So, klasse. Wie heißt denn sowas? Gefedert kann man sagen, glaube ich. Ich habe halt nicht viel Zeit, Junge. Ja, ich habe auch nicht viel Zeit. Tschüss, Donny. Ich wollte dir nur was zeigen, warte mal. Was ist denn? Guck mal. Angeber. Was gekriegt hat. Ein 100-Mark-Schein. Nee. Oh, da beneide ich dich aber echt drum, du. Na, guck hier, von... Na. 200-Mark-Scheine, ich wär verrückt. Von Florian wieder. Und zwar für meine Antennenreinigungstücher eine Aufbewahrungsbox von Bosch. Ach, zeig mal her. Ja, passen 5 Stück rein und wenn man ein bisschen quetscht, wahrscheinlich sogar 7. Ich zeig dir die mal da. Kann man aber auch andere Sachen reinmachen. Ach, von Bosch. Hier kannst du wieder haben. Na, was heißt denn Ach von Bosch? Da kann man einen lustigen Aufkleber drüber machen. Einen lustigen Aufkleber? Ja. Was sind denn bei dir so lustige Aufkleber? Na, Vorsicht, Kind fährt mit. Der ist lustig, ja. Ja? Fälle. Oder Achtung, meine Damen, meiner ist 18 Meter lang. Nee, den hast du ja auf deinem Auto. Nee, der ist ja auch total klasse. Obwohl er auf einem Mini dann schon gibt wieder... Gibt wenig gute Aufkleber. Aber der ist einer der allerbesten. Es gibt so gut wie gar keine guten Autoaufkleber, würde ich mal sagen. Das stimmt. Ja. Also nicht mal der, wo drauf steht, ich finde Autoaufkleber doof, ist gut. Weil es gibt welche, die sind für... 10 Sekunden, ja. Okay. Gibt es eigentlich eher von Beastie Boys Aufkleber? Die klar. Sind ja mal vom Tritt. Steht drauf, hier fährt der eine von den 2 Beastie Boys. Oder dann gibt es halt den anderen, steht drauf, Mann, Vorsicht, Mann, mach dich nicht mal lustig der Rick Rubin des Ostens am Steuer. Ich meine das ernst. Ich auch. Von den Beastie Boys, selbst auch, gibt's auch Parfum? Bestimmt. Sag mal ehrlich. Keine Ahnung. Na, die haben doch aber so Klamotten, machen die, ne, oder? Ja. Und nee, so Fanzines. Ja. Und Platten auch. Ja. Ja. Und bestimmt auch Parfums. Und Turnschuhe. Die tragen immer die definitiven Turnschuhe. Das heißt, übrigens, ey, echt, das habe ich von einem Jahr in Specs gelesen. Und seitdem wiss ich das. Denn muss es ja stimmen. Ah, das stimmt doch. Sei doch mal ehrlich. Oder? Du wärst doch nie drauf gekommen, dass 4711 wieder angesagt ist, wenn du nicht bei den Beastie Boys gehört hättest. 4711. Ja, witzig. Oder? Deswegen. Ey, komm, ja, witzig. Ey, das sind wirklich Killerbemerkungen. Du musst echt nicht alles tragen, was irgendwie hip ist, Jung. Nee, ich schaff das ja auch nicht. Die Haare abgeschnitten, find, Sandalen gekauft, manchmal Turnschuhe gekauft. Mach dich nicht, manchmal das wertet Sachen dich nicht ausweichen. Also ich zum Beispiel mag dich als Mensch. Aber Johnny, du bist eh der Herrn Zwingen. Also viele lieben sein. Meine Hemden oder geile Hose deine hat er wieder deine an. Deine Hemden mag ich auch. Ja, siehst du? Als Mensch. Wollte ich dir schon abnehmen, das eine. Super, was danke. Das andere? Nee, das andere finde ich besser. Nee, aber das ist doch klasse, oder? Nee. Das ist nur einmalig. Oh, das ist mein schönstes. Nee, das ist echt, ich moderiere heute in meinem schönsten weißen Hemd. Ja, das ist gar nicht weiß, das hat so komische Streifen. Ja, so leichte Streifen und dann mit Perlmutsch. Hast du mal mit den blauen Unterhosen zusammengewaschen? Aber wenn ich mal Trend setze, nee, die mache ich lieber nicht, sonst kaufen die mir die alle weg. Ich war neulich wieder und hat gesagt, ach, die schönen Hemden alle rausgesucht. Wo warst du denn da? Im Intershop. Nee, echt? Ja, ich weiß. Kennst du den? Wolltest du echt wissen, wo Humana ist? Ja, Humana in der Hermannstraße. Ich habe echt einen vollen netten Brief gekriegt. Ach. Weil nämlich, ey, ich hab wirklich so Hörer oder Hörerinnen. Die zuhören. Die erstens zuhören und zweitens sich um das Wohl von beliebten Moderatoren kümmern. Ach, weil du gesagt hast, dass die Scientology sind. Nicht, weil ich gesagt habe, dass die Scientology sind. Hast du aber. Sondern auf dem Alex gibt's 2 Humanas. Und nicht, habe ich gesagt, klar. Ach so. Und nicht nur einen. Der zweite ist auf der Karl-Liebknecht-Straße. Du meinst sicher den neben dem Roten Rathaus. Nee, den habe ich nicht gemeint. Ich meinte den auf der Karl-Liebknecht-Straße. Kannst du Johnny nicht mal dazu verleiten, dass er eine genaue Standortangabe des Humana auf der Hermannstraße abgibt? Denn zack, dann weiß ich, 3 Humanas und deine Chancen wären immer besser, eine verdreckte weiße mit 3 blauen Streifen versehene für 3 Mark bei Humana erstandene Adidas-Jacke à la wie heißt der? Arne Frank, Zank. Arne Zank, aller Arne Zank von mir geschickt zu bekommen. Ach. Ja? Siehst du, wo ja der Porto wahrscheinlich teurer ist als die Jacke. Wahrscheinlich. Wo ist denn das, der Humana in der Hermannstraße? Ich glaube ja nicht, dass die sowas öfter haben. Jetzt sag mal bitte, wo der Humana in der Hermannstraße ist, Johnny. Ich will mich ja hier nicht so unterhalten mit dir. Nö. Ich habe mal eine präzise Frage. Nö, so nicht. Echt nicht? Nicht in dem Ton, ne. Johnny? Hm? Ja. Gibt ja so ein Zauberwort. Hm? Bitte, Johnny. Und zwar Hermannstraße. Echt, du bist ja echt das Kaninchen. Ja. Man braucht bloß den Zylinder, sagt man bitte, kommt Johnny raus. Ja. Super. Versuchen wir nochmal. Bitte. Hermannstraße, ich weiß nicht genau die Höhe. Ich glaube so ungefähr Bodinstraße die Höhe, ungefähr, also so in der Ecke. Wenn man vom Hermannplatz kommt auf der rechten Seite. Bodinstraße, die wird doch mit Doppel-D geschrieben. Ach, ist mir doch wurscht. Die sag mal echt, ja. Daran kann man, das ist auch einer der wesentlichen, ganz wenigen Punkte, an denen man immer noch Ostler und Westler unterscheiden kann. An der Aussprache die bestimmte Orte. Die Neuköllner werden wissen, wo es ist. Ciesa, ja, und Caesar. Der Westler sagt Caesar, Caesar. Ja, Schwed, ja. Schwed. Der Westler Lenin, sagt Bodin, Lenin. Und du sagst Bodin. Ja, Bodin, ja. Sagt der Westler. Bodin. Bodin. Hey, Bodin. Nee, doch nicht. Was ist denn Hey, Bodi? Hey, Boditli, wollte ich sagen. Ja. Ja, wo musst du denn heute noch hin? Jetzt was du so eilig hast. Kannst du mal ein Stück weggehen, Johnny? Zu so einer Comic. Ach echt? Ja. Da bist du hin? Ist das eine Schweinerei? Und ich hab dir das empfohlen, oder? Nee. Nee, hast du nicht. Hab ich nicht? Nee. Doch, hab ich. Nee, hab ich nicht. Ich war im groben Unfug und da steht das überall. Ah, ist das ein Ärger. Ja. Kann man ja ruhig mal davon durchsagen. Und klar. MC hat mir noch einen Zettel ins Fach gelegt, der mich dran erinnert, ja. Nö, nee, das versag ich jetzt nicht durch, sonst rennen die alle vom Radio weg und keiner hört mir meine Sendung. Dann bin ich ja total Nese. Nee, sag's doch durch und die bleiben trotzdem am Radio, ist doch auch gut. Ey, bleibt am Radio. Johnny erzählt euch in der nächsten Sendung, wie im Roten Salon bei der, Lilian Mausli. Always Ultra. Phil. Signierstunde war. Ja. Da ist eine Signierstunde. Ist doch öffentlich, das steht doch auch überall dran, dass das da ist. Also. Der steht ja bei allen anderen Sachen auch. Dann hat die Sendung man kann mal sich ja Posis Platten auch kaufen. Nein, ja, noch, muss, die noch nicht. Muss man ja nicht unbedingt nicht. Grant Hart. Aber guck mal, es wertet seine Sendung unheimlich auf. Was? Ein Veranstaltungshinweis. Ey, hat vorhin dein Musikbesuchprogramm? Nee, hat dir überhaupt nicht. Total scheiße. Hast du den bloß vorher sagen oder konntest du den anspielen? Nee, wenn ich ihn anspielen könnte, hätte ich ihn hier gehabt. Da hätte er sein können, dass du den auf Kassette hast, auf einer alten jugendlichen Kassette? Nee, da warst du dabei. Kannst du dich erinnern? Nee, welchen denn? Das war am Sonntag, nach Weltall Erde. Als wir da rumsaßen und dann liefen so Stücke und dann lief dieses eine Stück, wo das Klavier immer so falsch gespielt hat. Ah ja. Und den suche ich. Ne, der war doch auf so einem Ambient-Sampler drauf. Dachte ich auch, aber weil das erste Stück halt eins ist, was auch bei einem von den Samplers das erste Stück ist, aber da scheinbar war es entweder ein anderer Sampler oder vielleicht hat auch jemand nicht selber Rolle als Moderator, was, zusammengestellt. Und gehst einfach mal hin in die Bar, in der du dich da immer rumtreibst und fragst mal den Barmann. Oder noch besser die Barfrau. Da bei denen hast du ja mehr Schlacht. Da gibt's nicht eine Barfrau in der Bar. Ach, deswegen traust du dich nicht ran, oder was? Weil Jungs dich nicht ernst nehmen. Ach, Jürgen. Außer Icke. Jürgen. Ach, Johnny. Infantil. Ach, Johnny. Ja, aber warum machst du das nicht? Wäre doch relativ einfach. Ja, weil ich es vergessen habe an dem Abend. Hättest du meine Sendung richtig gemacht? Ey, ich hab vorhin auch gerade eine Kassette zugeschickt gekriegt. Da fragt mich auch einer, was das für eine Musik ist. Und er hat alle gefragt. Und jetzt konnte ihm keiner helfen. Er war in Plattenläden überall. Das sind wir ja dann die Richtigen. Und ich wusste sofort. Ach. Auf Anhieb, echt? Ja. Rupert. David Thomas. Nee, brauche ich jetzt nicht anlegen. Muss ich ihm bloß schreiben. Rupert? David Thomas? Rupert aus Hangelsberg. Achso. Rupert aus Hangelsberg, so ein begnadeter Gitarrist und Neil Young-Fan. Und macht auch selber schicke Lieder. Hat er mir auch noch ein paar mitgeschickt, spiele ich vielleicht in der nächsten Sendung. Siehst du, hätte ich nicht gewusst. Der macht tolle Songs. Ja, nee, Rupert kennst du zum Beispiel nicht, wa? Nee. Grant Hart, ja, klar. Ja, klar. Da kennen wir uns aus, ne? Ja. Beastie Boys, ja? Ja, Grant Hart 4711, Humana, also ein scheiß Wesen. Nee, ja. Aber Rupert kennst du nicht? Nee. Ey, und Rupert ist sympathisch, ist echt ein Sympathling. Ey, kann ich alle Leute kennen, die sympathisch sind? Das so viel gibt's dann auch wieder nicht. Ja, ich kenn nur ganz viele. Meinst du, wir sind jetzt voll mit uns schon wieder beschäftigt? Ja, ja, Rupert. Na siehst du, dann hat er doch aber den richtigen gefunden. Ist doch schön, siehst du, wenn so eine und dann Sendung auch noch einen Auftrag Ja, aber hat. Manchmal ist es ja tragisch. Ich habe neulich eine uralt Kassette gehört von einer Sendung, wo ich quasi Musikredakteur war, ja? Wo ich immer Musiken raussuche. Irgendwann mal Musikredakteur. Echt, und du warst mal Musikredakteur? Ach, nein, nur was macht man als Musikredakteur? Sucht Musiken raus. Nee, ich habe mich selber dazu ernannt. Nee, ach, das war noch frühe Rockradio B-Zeiten, da gab es eine wunderbare Sendung, Weltall 42, Trotz Kosten hieß die. Ja. Ja, die war ziemlich lustig, also da war man ja für ziemlich abgefahrene Sachen und gerade musikalisch auch, weil ich habe mich da um die Musik gekümmert. Ah ja, dann muss das ja total. Ich war nur bei der Ideenkonferenz dabei, weil halt gesagt, ich will die Musik machen. Und dann habe ich so eine alte Kassette gehört und habe ein tolles Stück gehört und weiß nicht, von wem das ist. Ah ja. Das als Musikredakteur, ey, das hat mich total gekränkt. Und da haben sie dich dann... Nee, ja, nicht, nee, ich selber. Dann sagt, nee, Musikredakteur nicht mehr, kannst du eine Sendung hier. Ich selber hab mich ein bisschen verachtet und dachte, ach, scheiße, ich würde ihr Musik gerne mal wieder spielen. Ich hast du so den Anspruch, alles zu kennen, ja? Vielleicht. Ja, doch, im Grunde ist mir, ja, denke ich schon. Ich versuche mal, den Überblick zu halten, ein bisschen dran zu bleiben und so und was so an Informationen, ja. So auch im Pop-Bereich. Ja, auch immer ein bisschen Specs lesen und... Das hilft. Amy Sounds, Bravo Girl und so, dass man irgendwie überall so also einen Überblick hat, ja. Das ist eigentlich eine gute Mischung. Ja, Specs, Amy Sounds, Bravo Girl. Und Mitteilung aus der volkskundlichen Forschung auch. Ja. Ja, weil ich habe ja einen breiteren Musikgeschmack. Ja. Sag mal, warum bist du echt so scheiß intolerant und findest zum Beispiel die Purple-Kacke? Nur weil die dich immer an Pudis erinnern? Nee, ich musste die ausblenden, es war zwei nach. Ja, das ist kein Grund auszublenden. Sicher. Ja? Ey, na, wenn die da nicht zu Potte kommen auf der Platte. Das ist elf nach, ja. Die sind und nicht zu Potte gekommen, Gott nicht die Purple. Ich weiß Gott nicht die Purple hier im Studio. Soll ich dir mal vorstellen, was die da gespielt haben zu der Zeit? Jetzt, ja? Oh echt, ich muss los. Hast du gehört, was sie zu der Zeit gespielt haben? Ja, das hat ding, dong, ding, dong. Na ja? Super, toll, Deep das Purple. Das hat mir gut gefallen, na, du. Na Wahnsinn, nee, danke. Ah, Deep Purple ist und auch tschüss. Fast Gott, tschüss, Johnny. Es gibt so einen Autoaufkleber, da steht Soundgarden am Dienstag, Deep Purple frei. Gott. Ja, ehrlich? Deep Purple freie Zone, ja. Ja, wirklich, hast du im Beastie Boys Shop gekauft, oder? Ja, allerdings. Johnny, ich hab dir noch eine Musik mitgebracht. Okay, spiel vor. Ja? Geiler Sound, oder? Aber jetzt kenne ich. Ey, das ist ernst gemeint. Kenn ich gleich. Ist ein Schwurlied von mir. Sing los, Heidi Brühl. Das ist Heidi. Sieht man die Menschen sich sehnen und sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, dann fragt man sich immer nur, muss das so sein? Das ist, glaube ich, der falsche Song. Ich glaube auch, fing aber richtig an. Und immer nur warten und leiden. Das ist jetzt mehr der Rap-Part. Wo ist denn die Hülle geblieben? Lass doch mal. Schenkt euch immer nur Liebe. Schenkt, ich hab mich schon gefreut. Gepasst? Ja, finde ich auch. Inhaltlich. Siehst du, jetzt kommt's nämlich. Pass auf. Siehst du? Wir wollen niemals. Ich bin jetzt so geil auf Singen. Einander gehen. Wir wollen ja, das kann ich aber auch zurückgeben, Jürgen. Versprochen, Johnny? Versprochen. Mag auf der großen Welt auch noch so viel. Phil kann doch auch die Purple machen, oder? Ah, nee, der macht immer AC/DC, oder was macht der? Magnum. Magnum. Magnum's Son. Magnum's Son. Ich weiß ja gar nicht, ob der auftritt, ich glaube eher nicht. Frag mich. Echt? Frag mich mal. Jürgen? Ja? Tritt Phil da auf? Ja, der tritt auf. Oh, dann muss ich nicht sofort los. Tschüss. Ey Kinder, das gilt auch euch, die ihr jetzt da vor den Radiogeräten sitzt. Ich will es an der Stelle mal sagen, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen schleimisch und so, aber ich hab euch alle so lieb, ey. Echt. Ihr Hörer, ach, was ich euch mag, ist kaum auszuhalten. Also für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie ich euch damit geht. Wir wollen niemals auseinander gehen. Wir wollen niemals auseinander gehen. Unsere Welt. Darum spiele ich dir doch aus, weil ich es nämlich ernst meine damit und weil ich euch meine. Wir wollen niemals auseinander gehen. Heidi und ich für euch. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend. Begrüßung. Die Begrüßung, alles klar, guten Abend, Sau ist tot, kriegen wir später. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir fangen gleich an mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Credibility Crisis war das Thema. Zur Erinnerung hören wir uns mal an, was ihr dazu beigetragen habt. Ich bin eher misstrauisch. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Mit dieser feierlichen Ansage teilt Radio Moskau über alle Rundfunk- und Fernsehstationen des Sowjetlandes am Morgen des 12. April 1961 den Start einer kosmischen Rakete mit. Nichts Außergewöhnliches mehr. Viele Raumflugkörper wurden auf dem Kosmodrom Baikonur gestartet. Doch diesmal klingt in das Startgeräusch hinein eine Stimme. Das Telefon. Sie hören jetzt die Stimme des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin von Bord des Raumschiffes Vostok 1. Wer Schnupfen hat, ist übel dran, kennt nicht, was seine Laune hebt. Das Auge trieft, die Nase schnieft und selbst die Seele ist verklebt. Ja, hallo Küttner. Ey, es ist schön, dass ich wiedergefunden habe. Ich höre gerade eine Sendung, ganz durch Zufall. Mein Gott, ich habe früher mal deine Sendung immer von N3 gesehen, glaube ich, kam die, so eine Zusammenschnitte irgendwie. Und jetzt, ich rufe aus Magdeburg an rüber, ich bin der Alex, ja? Aha, ist okay. Also ich bin 74 Jahre alt. Und ich bin mit 46 Jahren das erste Mal in meinem Leben fremdgegangen. Und dann hat mein ganzes Programm nicht mehr gestimmt. Also die Glaubwürdigkeitskrise. Bis dahin war ich ganz anständig und nett und ein Haufen Kinder und tatütatam. Und dann habe ich gemerkt, was ich für eine beschissene Ehe geführt habe. Weil das kriegst du ja bloß durch Vergleich raus. Und dann bin ich angefangen und habe Erfahrungen gesammelt. Also ich habe das Glück gehabt, so 68er Krise, da bin ich dann kaum so in Bewegung gewesen. Ne? Und nun habe ich, wie gesagt, bin ich ein neuer Mensch geworden durch meine Glaubwürdigkeitskrise. Ja, ich war beim Messegelände in Leipzig und habe dort die Firma Hirschmann gesucht, habe es aber nicht gefunden. Ja, ich wollte nur nochmal diese Sache klären mit dem Crisis. Da geht es um die Pluralbildung. Also Crisis, der Singular heißt Crisis mit I und dann der Plural Crisis mit E wird dann nur halt nur mit E geschrieben. Einmal die Singular mit I und der Plural mit E. Also Crisis, wie wir es sprechen würden, mit I und dann Crisis, also mit E, das ist dann der Plural. Das heißt also Crisis, also wir sagen die Krise. Und das heißt zu Deutsch, also im Singular, Crisis. Das klingt zwar pluralhaft, ist aber ein Singularwort. Das wird dann mit I geschrieben und dann heißt es Crisis. Wird genauso geschrieben, dass das für das I dann E steht. Das ist dann der Plural und dann ist das eben der Plural. Das heißt also, wir würden dann sagen, die Krisen. The Crisis. Was ist das, eine interessante Sendung hier, oder? Crisis, das ist die Krise im Singular mit I. Das ist der Unterschied. Hallo? Also Credibility Crisis heißt auf Französisch Crise de la Crédibilité. Auf Schwedisch Trovärdighetskris. Und übrigens heißt das Lied Sommerglätje und nicht Sommerglätke. Als ich in der letzten Woche die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters angerufen habe, wurde mir dort gesagt, dass dieser gar nicht mehr bei Fritz arbeitet. Was mich natürlich in eine riesengroße Credibility Crisis in Bezug auf Fritz gestürzt hat. Dieses zum Glück jetzt vollkommen ausgeräumt und ich kann jetzt meine Ansagen, die ich für die letzte Woche vorbereitet habe, präsentieren. Gösters lustige Instrumente Teil 4. Die Babyleier im Aquariumdesign, die alle meine Entchen spielt. Und jetzt wie Alec Empire. Mein Name ist Moritz Reiner und ich wollte nur sagen, dass ich schade finde, dass ich nicht durchkomme und dass ich ein Autogramm von Kuttner möchte. .37 Gedanken zur Credibility Crisis. Glaubwürdigkeit verloren. Wer verliert? Der nicht mehr glaubt oder der dem nicht mehr geglaubt? Wer kriselt? Der nicht mehr glaubt oder der dem nicht mehr geglaubt? Oder glaube ich mir gar selbst nicht mehr? Oder an den Sprechfunk. Dass aufgrund des kleinen Preises der Chinese ganz viel Reis ist, ist ja wirklich kein Geheimnis. Doch weil Juri gerade verreist ist, wofür nötig kein Beweis ist, ist das Thema ein ganz heißes Credibility Crisis. Ja, hallo kurz, ich wollte dir aus der Krise helfen hier. Ich kann dir Glaubwürdigkeitskrise von Spanisch sagen. Don't give me your problems! Hey, vielen Dank für Belehrung und insbesondere für die Ode. Großartige Reime. Wir leben ja in einer odenarmen Zeit. Dem ist damit, glaube ich, halbwegs abgeholfen worden. Jetzt eine kurze Musik, die vielleicht nicht gerade Credibility Crisis, aber Crisis-mäßig ist es schon, ist von diesem wunderbaren Incredibly Strange Music Sampler von Research, sind Rai Puig und Sepoy. Up, up and away. Da hätte ich eigentlich gleich direkt eine Frage an Johnny. Johnny, hörst du? Wo hat Rai Puig früher mitgespielt? Hm? Hä? Auskenner, Alter. Beastie Boys waren es nicht. Schriftführer beim indischen Nationalgericht. Rai Puig in the Sepoy mit dem alten Beastie Boys Klassiker Up, Up and Away. Jetzt bin ich aber total stolz,

Es ist kurz nach 10:30. Kurzinfo. Ultimatum. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wird am 5. Mai einen Sonderparteitag einberufen, falls die CDU-Finanzministerin Kledin nicht bis zum Donnerstag ihren Rücktritt erklärt. Das beschloss am Abend überraschend der SPD-Landesvorstand in Schwerin. Die CDU wies diese Forderung umgehend zurück. Kompromisssuche. Im Bonner Kanzleramt beraten Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften über das Sparpaket der Bundesregierung. Insgesamt müssen Bund und Kommunen im nächsten Jahr 50 Milliarden Mark einsparen. Verwirrspiel. Die Hinweise verdichten sich, wonach der tschetschenische Präsident Dudajew bei einem russischen Raketenangriff getötet worden ist. Ein Sprecher der Rebellen bekräftigte entsprechende Agenturberichte. Dagegen hatte der persönliche Sekretär Dudajews Meldungen über dessen Tod dementiert. Waldbrand. In der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist ein Großfeuer ausgebrochen. Dadurch gelangte radioaktiver Staub in die Luft. Nach der Reaktorkatastrophe am 26. April 86 mussten hunderttausende Menschen das Gebiet verlassen. Nahostkonflikt. Der libanesische Präsident Raudi ist in New York mit UNO-Generalsekretär Boutros Ghali zusammengetroffen. Am Abend will er vor der UNO-Vollversammlung zur Lage im Libanon nach den israelischen Luftangriffen sprechen. Die Sitzung war von den blockfreien Staaten gefordert worden. Wetter. Die Temperaturen im Fritz-Radio-Land zurzeit zwischen 18 und 22 Grad. In dieser Nacht Bewölkungszunahme und Regen 15 bis 12 Grad. Am Tage nach Osten ziehen der Regen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 15 und 20, in Berlin bei 17 Grad. Verkehr. Es gibt keine aktuellen Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Retten Sie das Vinyl. Zum Beispiel dieses hier. Freilaufendes Vinyl der Marke Pothead. Ein exquisites Schnäppchen. Aber nur erhältlich am 28. April. Hello, I'm Brad. I'm Jeff. Ich bin Sebastian. Together, we're Pothead. Pothead. Live in Berlin. Sonntag, 28. April in der alten TU-Mensa. Presented by Fritz. Liebenswert ist, wer sich verschwendend gibt. Hi, noch eine Begrüßung. Guten Abend, liebe junge Menschen. Och Mann, och Mann, och Mann. Na, Band, junge Menschen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Schnell noch Nachtrag zur letzten Musik. Das waren natürlich die Beastie Boys und sollte eine Erinnerung für Johnny sein, dass er schnell mal den Tankstellerrand wert 4711 kauft. Ansonsten bin ich jetzt ziemlich stolz. Ach, eine Begrüßung reicht nicht. Noch eine Begrüßung. Und danach, Kinder, danach. Jetzt werden erstmal viele, viele Fragen gestellt, wo du den Abend gesagt. Und danach ein Expertengespräch. Und da erklärt sich dann alles von selbst. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Sie lieben das Leben und sie haben sich gern. Es geht ihnen gut und es geht ihnen schlecht. Ihre Zähne sind falsch und ihr Geld ist echt. Glauben Sie an etwas, an die Liebe vielleicht? Haben Sie persönlich schon alles erreicht? Jetzt noch eine Frage, die wirklich nicht passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Sind Sie von hier oder kommen Sie von fern? Haben Sie Hobbys, wie halten Sie sich fit? Wie hoch ist denn Ihr Dispo-Kredit und versicherungsmäßig? Ist da alles in Lot? Wie leicht gerät man schuldlos in Not? Haben Sie ein Vorbild, die Mutter, den Vater, oder macht das alles Ihr Steuerberater? Und jetzt eine Frage, die immer noch nicht passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Lesen Sie Zeitung oder sehen Sie fern? Oder wollen Sie Ihre Freizeit anders verbringen? Ziehen Sie es vor, im Chor zu singen, oder singen Sie lieber für sich allein, oder singen Sie gar nicht, muss ja nicht sein. Ich wollte sie auch eigentlich gar nichts fragen. Ich wollte nur guten Abend sagen. Nur noch eine Frage und dann geht's gleich los. Wer von Ihnen ist schon länger arbeitslos? Nur keine Scheu, Sie müssen sich nicht schämen. Sie sind ja nur eines von vielen Problemen. Doch es gibt eine Lösung, die muss ich erwähnen. Wie wär's mit einem eigenen Unternehmen? Nun denken Sie nicht gleich an Stress und Herzinfarkt. Es gibt da einen interessanten Markt. Der hat immer Konjunktur, ich sag's Ihnen gleich. Ich denke an den Bestattungsbereich. Aber erstmal eine Frage, die endlich passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Horrido, Band läuft. Nach langer, langer Zeit, ja, völlig aufgeregt. Also du, ich nicht, ich durchaus nicht uncool. Ein Expertengespräch. Mir gegenüber sitzt. Oh, die Spannung steigt. Stefan Schwarz. Stefan, Tag. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Warum warst du denn jetzt so lange nicht in Expertengesprächen zu hören? Das kann man relativ einfach erklären. Das möchte ich jetzt aber nicht erklären, sondern ich möchte mir diese Erklärung sparen für später, wenn ich mal eine Erklärung brauche. Das ist sehr gut. Damit sind wir schon, haben wir eine geschickte Überleitung zum Thema der heutigen Sendung gefunden. Das Thema lautet Sparen. Warum sparen junge Menschen? Woran sparen sie? Worauf sparen sie? Ja, an Schweiß wird bei meinem Kollegen Experten Stefan Schwarz offensichtlich nicht gespart, wie man an seinem Wet-Shirt erkennen kann und an den feuchten Händen. Trotz allem geht ums Sparen. Wir werden jetzt die Fragen, warum und woran gespart wird, nicht beantworten können, sondern wir werden wieder versuchen, einen kleinen geschichtlichen Exkurs, der uns einerseits mit der Geschichte der Zahlungsmittel eine wichtige Voraussetzung für zum Sparen und andererseits auch mit einem philosophischen Background zum Sparen versorgen soll, machen. Dazu begrüße ich nochmal, also ich spare da nicht, an Begrüßungen zumindest, herzlich meinen Experten Stefan Schwarz hier im Studio vom VKSK. Kannst du das nochmal kurz übersetzen? Das ist der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter. Ja. Und in welcher Sparte bist du da tätig? Ich bin Geistersparer. Geistersparer, ja. Geistersparer beim VKSK. Ja, wie kann man sich einen Geistersparer vorstellen? Was macht der? Der spart seinen Geist. Aber er spart. Ja, das wirft natürlich jetzt noch ein ungünstiges Licht auf die Plural-Ausgedrückt. Ich versuche also nicht nur meinen eigenen Geist zu sparen, sondern auch den anderer Leute. Ja, selig sind die, die sich im Geist ein bisschen was gespart haben, ja, oder immer noch sparen. Gut, wir wollen, ich habe es jetzt schon angerissen, zwei Aspekte. Ich lege Aspekte. Übrigens auch gerne was zurück. Zum Beispiel mich werde ich jetzt ein bisschen zurücklegen. Ja, könntest du dich an der Stelle wieder ein bisschen vorlegen, einfach wegen der Verständlichkeit. An Verständlichkeit sollte ja nicht gespart werden. Wir werden, wie gesagt, auf zwei Aspekte des Sparens zu sprechen kommen. Erstmal eine Geschichte der Zunahme, quasi Geschichte der Zahlungsmittel und wer eine Geschichte, also Monaritätshistoriografen, ja, kommen ja an einem kleinen Städtchen in Südfrankreich, kommen an der magischen Zeit 1251, 52 nicht vorbei. Wir bewegen uns jetzt im Geister, im Forschergeist, an dem hier auch nicht gespart werden soll, zurück nach Bévignon. Nach Bévignon, tatsächlich. Bévignon, ein Stadtteil, aber eher doch eine Vorstadt von Avignon. Ja, immer, immer im Schatten Avignon, Avignons befindlich. An einer Bundesstraße. B, also eine Bundesstraße, die ja mit B beziffert werden, gelegen, deswegen Bévignon. Ja, B12. Mhm. Ja, das kann man wir alles sind, rausschneiden. Wir sind, das jetzt, das wir sind jetzt in Bévignon. Ja. Ja, wir sind in Bévignon. Man muss dort wurden Zahlungsmittel quasi erfunden oder zum ersten Mal eingeführt in der menschlichen Geschichte. Ja? Wurden eingeführt, tatsächlich. Es war so, dass 1251, 1252, so genau kann man das heute nicht mehr feststellen, da wurde offensichtlich in den entsprechenden Urkunden mit den affigen Puffärmeln der Schriftkundigen über die Tinte gewischt und es kam zu einem Wischfehler, so dass man das nicht mehr ganz genau sagen kann, ob es 1251 oder 1252 war. Geschichtsschreibung in Bévignon ist ja sowieso ein sehr komplizierter Prozess. Ja? Ja. Viele unleserliche Grabsteine sind uns überliefert. Lässt natürlich Rückschlüsse zu auf das außerordentlich spröde Material der Puffärmel der Schriftkundigen, denn offensichtlich wurde dort auch über die Grabsteine beim Einmeißeln der entsprechenden Daten gewischt. So dass von vielen auch nur halbe Namen noch existieren, Geburts-, Todesdaten unbekannt sind. Ja. War die Geschichtsschreibung natürlich enorm erschwert. Ja. Ja, Bévignon, ein florierendes Handelsstädtchen, ein Handelsvorstädtchen. Ein Handelsvorstädtchen mit einem großen Markt, wo enorme Mengen umgesetzt wurden. Ja, Zahlungsmittel wurden notwendig und erste Zahlungsmittel in Bévignon war? Waren Nerven. Nerven, ja. Also man muss sich vorstellen, es war ja ein sehr großer Markt, also ein sehr turbulenter Markt oder ein sehr lauter Markt. Um dort etwas, irgendetwas zu erwerben, was man sich vorstellte, musste man vor allem erstmal nerven lassen. Ja. Das kostet mich wieder Nerven. War im Anblick reich gefüllter Regale, Kosmetikständchen und so. Und dann die plärrenden Kinder im Einkaufswagen. Dann führte aber auch dazu, dass relativ schnell Abstand genommen wurde davon, dass Nerven als Zahlungsmittel zu nutzen, weil... Zum einen Teil natürlich durch die Entwicklung der Nervenheilkunde. Ja. Andererseits natürlich auch durch den Nervenraub. Durch Nervenraub. Also es kam dann teilweise zu großen Hungersnöten, weil Geschmacksnerven weg waren plötzlich. Weil Geschmacksnerven geraubt wurden, aber auch ganz normale Sinnesnerven. Ja. Also Leute, die zum Beispiel eine Melone überprüfen wollten, durch Zusammendrücken derselben, ob sie denn frisch ist oder schon etwas angegammelt, hatten plötzlich keine Nerven mehr. Kommt unten Wasser raus. Ja, und haben teilweise eben... Und schrecklich, also das war ja ein Prozess, also Nervenraub war ja jetzt nicht nur zwischen Fremden gewissermaßen, man überfällt im Dunkeln einen fremden Menschen, raubt ihm seine Nerven, sondern schreckliche Vorfälle, die sie ja bis in die Familien der kleinsten Zelle auch der Bévignoner Stadtstaates reichen. Eltern raubten ihren Kinder raubten ihren Eltern die Nerven. Schreckliche Ereignisse fanden da statt. Es wurde notwendig, um sich davon Kaugummi zu kaufen. Es wurde notwendig. Was die Eltern wiederum noch mehr nervte. Ja, wurde notwendig, neue Zahlungsmittel einzuführen. Und die erste Motivation, die Grundmotivation war dabei natürlich, darf nicht so leicht zu rauben sein, die Nerven. Ja, ja. Ich vermerke mit großem Erstaunen, dass auch ein Gutteil Sachkenntnis auch beim Moderator dieser Sendung vorhanden ist. Ich habe versucht, mich also im... Was möchte ich meinen, dass die gesamte Sachkenntnis, die hier auszubreiten ist, beim Moderator versammelt ist? Ja, du findest ja seine Erklärung, glaube ich, schon im Vorgespräch, in der Ankündigung, du sparst ja hier an Geist, ja. Ich bin ja da eher verschwenderisch eingestellt, ja. Ja, kurzum, sei es drum. Wir machen hier eine Zäsur. Nervenraub, das kardinale Problem damals in Bévignon, der kleinen Vorstadt von Avignon. Ja. 1251, 1252, so genau kann man das nicht mehr sagen. Offenbar wurde dort mit den... Also es wurde Übergang zu einer neuen Währung und Es kam zu einer Währungsreform. Tatsächlich kam es zu einer Währungsreform. Man hat gesagt, Nerven sind als Zahlungsmittel offensichtlich nicht mehr up-to-date. Sie können sehr leicht geraubt werden. Wir werden ein schwerer zu raubendes Zahlungsmittel einführen. Das eigentlich in der Geschichte am schwersten zu raubende Zahlungsmittel, wenn man einmal von Immobilien absieht. Aber Zahlungsmittel wohnt ja doch eine gewisse Mobilität inne. Ja. Also hat man gesagt, wir werden das am wenigsten mobile und dann deswegen auch am schwersten zu raubende Zahlungsmittel nehmen. Und das waren riesenhafte Landschildkröten. Ja, Riesenlandschildkröten als Zahlungsmittel. Ja. Ein Zahlungsmittel, was sich dann aber auch nicht so bewährte, ne? Ja, zunächst natürlich doch. Also es kam natürlich nach der Einführung der Riesenlandschildkröten als Zahlungsmittel doch wieder zu dem florierenden Handel, den man sich vorstellte. Ja. Das war relativ einfach. Es waren auch große Einheiten. Es wurde also weniger gefeilscht an der Wursttheke zum Beispiel. Also drei Scheiben hiervon, drei Scheiben davon waren, wenn man zwei Landschildkröten in der Börse hatte, natürlich kaum zu bestellen, sondern es wurde dann doch in Pfund und Kilo abgerechnet. Ja. Allerdings gab auch erste Schildkrötenautomaten gab es dann schon in Bévignon. Es gab erste Riesenlandschildkrötenautomaten. Das waren sehr gewaltige Monumente, die den größten Prachtbauten der Stadt in nichts nachstanden. Ja, die im Grunde nur mit der Anflugbahn von Baalbek vergleichbar waren eigentlich. Ja, ein treffender Vergleich, wie ich ja immer bemerken will. Aber es gab natürlich wiederum ein Problem, das man sich vorher nicht überlegt hatte, wie die ganze Geschichte überhaupt mir daraus zu bestehen scheint, dass man Probleme hatte. Ja. Die man vorher nicht gesehen hat. Hm. Das ist ein Aspekt der Geschichte, der bis ins heute reicht. Würden wir sicherlich hier nicht sitzen. Ja, aber um es wiederum einmal kurz zu machen, Landschildkröten, Riesenlandschildkröten ließen sich sehr schlecht sparen. Ja. Man konnte sie vor allem nicht auf die hohe Kante legen. Ja, das heißt, mehrere Versuche scheiterten. Ja. Selbst eine, zwei Landschildkröten, die konnte man schon mal auf die hohe Kante legen. Aber jetzt Hunderte bis Tausende... Hm. Da spielt der keine Kante mehr mit. Da war ein extremer Kantenmangel in den entsprechenden Familien und Wohnungen. Ja, und dann kamen, glaube ich, zwei Trends zusammen, die zur... Die doch sehr, damals noch sehr schwach. Dann kamen, glaube ich, zwei Trends zusammen, die die Abschaffung der Land, also wieder eine neue Währungsreform in Gang setzen sollte. Die Bevignoner merkten recht früh, dass ein Sinn des Sparens ist ja eigentlich Vermehrung des Geldes, Vermehrung der Währung. Geldtägendes Geld, wie Karl Marx einmal ganz treffend bemerkt hat. Ja, darum spart man in der Hoffnung, dass es... Vielzahl seiner treffenden Bemerkungen. Mehr wird, also Landschildkröten wurden jetzt, Landschildkröten unterschiedlichen Geschlechts wurden in den Sparstrumpf getan, Und man schaut am anderen Morgen nach. Nix, zwei Landschildkröten nach wie vor drin. Ja. Ja, keine Vermehrung eingesetzt. Riesenlandschildkröten vermehren sich ja sehr schlecht. Also nicht nur schlecht, sondern auch sehr langsam. Und hinzu kam natürlich auch noch ein gewisser Putzfimmel der Bevignoner Bevölkerung, die natürlich ihre sehr wertvollen Riesenlandschildkröten jeden Morgen geschrubbt und gewienert haben. Dann teilweise noch, wir kennen es aus dem sorbischen Bereich, zum Beispiel, wenn... Bemalt? Die Eier, nein, aber die Eier im Sorbischen und woanders auch werden ja mit Speckschwarten abgerieben, damit sie schön glänzen. Ja. Und Ähnliches hat man auch mit den Riesenlandschildkröten in Bevignon gemacht. Ja, eine schier unüberwindliche Hürde für Riesenlandschildkrötenmännchen. Ja, und nun kann man sich vorstellen, also... Der Rücken einer attraktiven Schildkrötenfrau. Das war kaum zu besteigen. Ja, Vermehrung zunächst war... Zunächst natürlich zu besteigen, aber man rutscht dann eben gleich wieder teilweise mit erheblicher Geschwindigkeit vom riesen Landschildkrötenweibchen herunter und brach sich den... Der Genick, Das Genick oder auch den Grunde Schwanz. Schreckliche Inflation. Ja, also das Geld hackte nicht. Die Riesenlandschildkröten, damals das beliebte Zahlungsmittel in Bevignon, hackte nicht. Es kam zu keinerlei Geldvermehrung. Ja. Und zugleich, ein Prozess, der gleichzeitig stattfand... Was ja eigentlich der Sinn des Sparens. Fälschung, ja. Fälschung natürlich auch. Ja, debile Riesenlandschildkrötenfälscher versuchten plumpe Fälschungen des in Bevignon üblichen Zahlungsmittels in Umlauf zu bringen. Du hast das Wort schon genannt, dafür bin ich dir sehr dankbar. Plumpe Fälschungen, es waren tatsächlich plumpe Fälschungen. Fälschung ist dann normalerweise etwas, was sehr viel Kunstfertigkeit erfordert. Bei Riesenlandschildkröten ist es relativ einfach. Es sind ja sehr plumpe Tiere, also das gefundene Fressen eigentlich für plumpe Fälscher. Ja. Und so wurden plumpe Landschildkröten dann Riesenlandschildkröten von plumpen Fälschern verbunden wieder mit zuhauf. Interessanten geistesgeschichtlichen Aspekt, ja. Auch gefälscht. Gleichzeitig ja eine Krise des Plumpheitsbegriffes in Avignon, ne? Ja, nicht nur eine Krise. Schildkröten von Natur aus plump und dann nochmal plump gefälscht. Ja, nicht nur eine Krise des Plumpheitsbegriffes, sondern auch überhaupt eine Krise der Fälscherkunst. Denn als man später versuchte, diese sehr plumpen Fälschung, gleichwohl plumpen Fälschung, was bei plumpen Landschildkröten allerdings nicht auffiel, dass es plumpe Fälschungen waren, als man versuchte, diese plumpen Fälschungen in Umlauf zu bringen, hatte man das Malheur. Ja, ein Währungsstau. Ein Währungsstau. Nichts ging mehr. Tausende und Abertausende außerordentlich plumper Landschildkrötenfälschungen, die in Umlauf gebracht werden sollten, konnten nicht aber in Umlauf gebracht werden, weil natürlich der Begriff des Umlaufes mit der Fortbewegungsform der Riesenlandschildkröte natürlich überhaupt nicht übereinstimmt. Die Schildkröte extrem zirkulationsfeindlich, insbesondere als 2-3 Meter am Tag und das war es dann auch schon. Wir wollen jetzt von Umlauf ein bisschen, konnte hier wahrlich ein bisschen keine Rede sein. Zum philosophischen Background der ganzen Angelegenheit zu kommen. Sparen ist ja so voraussetzungslos nicht möglich. Ich denke, wir sollten jetzt noch nicht zum philosophischen Background kommen. Auch wenn die Zeit schon weit vorangeschritten ist, würde ich doch sagen, die endlich typische Innovation, auf die sich dann die Bevignoner verstiegen, waren nämlich Kaninchen. Ach! Ja, sie führten natürlich nach dem Desaster mit den Zahlungsmitteln Nerven und dem Zahlungsmittel Schildkröten. Riesenlandschildkröten, ja. Kaninchen als Zahlungsmittel in die Brieftaschen ein. Ja, und damals Kaninchen, noch Kaninchentaschen. Man kennt das übrigens auch heute noch. Ein Relikt scheint noch durch bei gewissen Zaubertricks, wenn der berühmte Zauberkünstler auf der Bühne aus seinem Hut oder aus irgendeinem anderen Behältnis weiße Kaninchen hervorzaubert. Das ist das eigentliche, Landschildkröten aus dem Hut hervorzuzaubern, sind ja auch schmähliche Scheitern. Ja, es sei denn, man hatte die Statur von Arnold Schwarzenegger. Ja. Ja. Kaninchen waren ein ganz probates Zahlungsmittel, um es jetzt nochmal am Ende dicht zu machen. Flott im Umlauf. Flott im Umlauf, sehr schnell im Umlauf und geldtechnisches Geld. Es wurde schon gesagt, Kaninchen hacken natürlich wie Kaninchen, was sie selber. Rendite trächtig. Ja, und wenn man Kaninchen irgendwo zurücklegte oder auf die hohe Kante stellte, dann konnte man sicher sein, dass schon in wenigen Wochen sich das Geld um ein Mehrfaches vermehrt hat. Und damit natürlich hatte Spahn seinen eigentlichen Sinn gefunden in Bévignon. 1251, 1252, so genau kann man es nicht mehr sagen. Offenbar wurde dort mit dem... Ja, an der Stelle würde ich dann doch versuchen, zum philosophischen Background des Sparens zu kommen. Sparen ist ja nicht voraussetzungslos. Sparen beinhaltet ja immer auch eine zeitliche Dimension, ja, natürlich. Die natürlich nicht vernachlässigt werden, die uns heute vielleicht sehr, sehr selbstverständlich ist, ja, die diese Selbstverständlichkeit aber nicht zu allen Zeiten besaß. Ja. Insbesondere in der zukunftslosen Vergangenheit, gewissermaßen. Ja, um sparen zu können, braucht man so etwas wie einen Zukunftsbegriff. Ja. Man muss also wissen, dass sich das Sparen irgendwann einmal auszahlt. Ja, selbst so eine elementare Tätigkeit wie Borgen ist ja ohne Zukunft nicht möglich. Ja, gebe ich dir morgen zurück. Ja, ja. Wie geht will man natürlich denn formulieren, nicht, wenn es keinen Morgen gibt. Ja. Insofern haben wir natürlich auch den seltenen Fall, den für den Zahlungsmittel- und Sparkassenhistoriographen sehr interessanten Fall von gleichsam buddhistischen Gesellschaften, teilweise in Hinterasien, teilweise in Vorderasien, Mittelasien. Zukunftslose Gesellschaften, ne? Ja. Zukunftslose Gesellschaften. Der Buddhismus kennt ja eigentlich so etwas wie Zukunft nicht. Das Ideal ist das Leben in der Gegenwart und es waren gegenwartsversessene Gesellschaften, die überhaupt mit schweren Folgen auch für Bankenwesen zum Beispiel, überhaupt für Geldwesen. Ne? Wenn was möglich war, dann waren es natürlich nicht Grundkreditbanken oder Volksbanken, sondern einzig und allein Hypothesenbanken. Ja? Hypothesenbanken, Banken, von denen man quasi nur annehmen konnte. Wenn es überhaupt Banken gab. Denn Buddha selbst war ja nicht im Geldgeschäft tätig. Er ist ja über Land gefahren mit seinen berühmten Buddha-Fahrten. Und Also Hypothesenbanken. Ich will nochmal ein Beispiel anführen aus der Zeit, als der Begriff des Sparens selbst gar keine Rolle spielte, um zu illustrieren, welche fatalen Folgen das Fehlen eines Zukunftsbegriffes haben kann. Ja, welche denn? Zum Beispiel die Einführung der Landwirtschaft im buddhistischen Teil Asiens, wo man also keinen Morgen kannte. Man hat gesät, aber da man keine Zukunft hatte, warum sollte man ernten? Ja, man hat also immer nur gesät, das, was man in der Gegenwart tut, sehen, mal sehen, was kommt. Ja. Seh mal einer an, Ja, seht mal an. Ja. Dann natürlich berühmte buddhistische Lieder wie Wir sehen uns wieder. Ja. Oder So jung sehen wir uns nicht wieder. Ja. All das ist damals entstanden. Wobei, da klingt ja schon ein bisschen Zukunft eigentlich an, ja? Ja, das stimmt, das ist schon in der Transformationsphase, wir bleiben doch die alten. Neuzeitliche Korrosion, will ich sie mal nennen, Korrosion am buddhistischen Zeitbegriff genagt haben. Ja. Das heißt, sie haben gesät. Was haben die Buddhisten gemacht? Sie haben gesät, nicht geerntet, gesät. Ja, und unbebaute Flächen wurden knapp. Und sahen sich natürlich eines Tages dann innerhalb von riesigen Getreidefeldern. Ja, die alle schon voll besät waren, Übersät. So, die Landschaft war übersät im wahrsten Sinne des Wortes mit Getreide. Und es blieb den Buddhisten nichts anderes übrig, als in die Ferne zu schweifen, um weiterzusehen. Fernzusehen. Also, Fernseher nannten sich diese Leute, die dann in die Ferne gingen, um weiterzusehen. Ja. Später war auch dieser Bereich übersät mit Getreidefeldern und es war einem Menschen nicht mehr möglich, mit seinen Beinen in einen noch unbesäten Bereich zu kommen. Sodass es dann der buddhistischen Post überantwortet wurde. Es wurde der Post überantwortet. Briefsehen, es wurden Samen verschickt. Ja, Rübensamen in Prüfungsschlägen. Ja. Übrigens eine Taktik, eine buddhistische Taktik, die später auch im Klassenkampf oder bis heute eigentlich im Klassenkampf immer wieder fröhliche Urstände feiert. Ja. Wir kennen das, also man kennt das Briefbomben, ja, nennt man sie eigentlich, ja. Briefbombenattentäter, aber es gibt ja da auch Spezifikationen, die sich dieses Gedankens des Fernsehens irgendwie verpflichtet fühlen, teilweise Briefe, kleine Zettelchen, kleine Brief, ja, der Fernseher als Terrorist. Ja, der nicht Samen, sondern Pollen verschickt. An Allergiker, ja, ja. In Briefen Pollen verschickt, um natürlich zum Beispiel unliebsame Vertreter des, ja, Sparschweinesystems oder dergleichen mehr zur Verzweiflung oder Hautausschlag zu übersehen. Ja. Bis hin zu ganz, ganz raffinierten Leuten. Intellektuellen Hochform des, ja, Briefterrorismus. Autoreferenzielle, ja, Terroristen. Allergieterrorismus. Ja. Das sind Leute, die an Interviewallergiker Briefe schreiben, die dann, wo die Interviewallergiker, und davon soll es ja mittlerweile einige geben hier, ja, in unserer medial verseuchten Gesellschaft. Ja, ein der Interviewallergiker, ja, kriegt einen Brief, öffnet den und zieht einen Zettel raus. Und auf dem Zettel steht, darf ich Ihnen eine Frage stellen. Der Mann kriegt Ausschlag, Atemnot, und wenn nicht sofort ärztliche Hilfe kommt, muss er vielleicht sogar sterben. Stefan Schwarz, ich glaube, wir haben jetzt wichtige Aspekte des Spargedankens abgedenkt, ja? Das denke ich auch. In dem Gespräch, tollem Preis, ja. Prima Leben und doch sparen mit Stefan Schwarz zum Beispiel. Wir haben uns nichts erspart. Vielen Dank, tschüss. Hallo nach Deutschland. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Damit dürfte alles halbwegs klar sein. Das Thema heute lautet Sparen. Ich würde von euch gerne wissen, spart ihr überhaupt oder vielleicht sowieso grundsätzlich dämlich, weil ihr möglicherweise auch in so einer eher zukunftslosen Gesellschaft lebt. Wenn ihr aber spart, dann woran, was spart ihr? Das sind jetzt die vier Ws des Kriminalisten. Woran, was, warum und wofür? Alles klar? Noch eine kurze Überlegungszeit und dann telefonieren wir los. Wer war das wohl, wenn das nicht der Mozart war? So, Kinder, hier ist also der Sprechfunk, Thema Sparen. Ich sage nochmal die Telefonnummer. Ich wurde neulich übel beschimpft, weil ich nämlich immer die Telefonnummer nicht sah. Und jetzt sagst du, in Potsdam 0331 ist die Vorwahl. 74 81 110. 74 81 110 ist hier die Telefonnummer. Und nachher ist noch ein halbautomatischen Anrufbeantworter, der sich dann auch meldet. Hi Petra, bist du immer noch da? Kinder, irgendwie beherrsche ich die Anlage nicht. Petra? Hallo? Oh, ist ja komisch. Ach Mann, jetzt habe ich. Oh, jetzt hat jemand rausgeschmissen. Hallo Petra? Da hat noch jemand rausgeschmissen. Ach, ist ja gemein. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ina ist zu doof. Wollen wir nicht von mir aus sehen hier. Ha? Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja. Sag mal, wieso dauert denn sowas so lange, dass wenn ich jetzt Hallo sage, dass du so völlig sparst du an Worten, wa? Ich war ein bisschen geschockt, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Oh, der saß tief, der Schock. Oh, richtig. So, mein kleiner Schocker, jetzt sag mal, wie heißt denn überhaupt? Ich bin der Matze. Der Matze. Ja, das ist ein Zufall. Aber bist du ein Sparer? Eigentlich doch, ja. Kann ja? man so sehen. Und warum rufst du jetzt hier an? Weil du köstliche Anekdoten zum Sparen zu erzählen hast? Naja, weniger köstlich, denn lebensnah. Lebensnah? Ja, also ich dachte eigentlich immer so dran, dass man ein kleines Pölsterchen an Geld auf dem Konto haben sollte. Ach, du sparst so richtig einfach so eben Geld? Genau. Ja. Und dann sparst du Geld? Vorsichtshalber. Genau. Ja, Marcel, dann danke ich dir für deinen großartigen Anruf hier, ja? Ja, nicht zu danken. Vielen Dank. Das war jetzt, ihr wisst was, die Stino-Variante des Sparens. Ein kleines Pölsterchen für ungute, magere Zeiten, für die sieben dünnen, dürftigen, dürren Jahre zurückzulegen. Wenn jetzt vielleicht noch irgendwelche anderen Sparer da sein sollten, dann könnten die hier anrufen, 7481110. Die verstehen in irgendwie origineller Art und Weise zu sparen. Ja, an Geist und an Beredsamkeit sollte an der Stelle allerdings nicht gespart werden. Tag, wer bist denn du? Hallo? Man ist wieder geschockt. Ja, du bist durch. Jetzt setz dich erstmal hin. Ja, der rechte Arm wird schwer. Ja, der linke Arm wird schwer. Der Herzschlag beruhigt sich. Der Atem geht ganz ruhig. Es atmet dich geradezu. Ja, die Stirn wird kühl und die Beine fallen runter. Und die Lippen, sie kommen aber in Bewegung. Ah. Ja. Tach, wer bist denn du da? Ja, Tachchen, wa? Tach? Jo. Du bist Tachchen, nee. Nee, ich bin nicht Taschchen. Wer bist du dann? Ich bin der Stefan. Der Stefan. Hast du nur einen Namen? Einen Vornamen nur? Ich hab nur einen Vornamen, ja. Haha, Knicker als Eltern gehabt, oder? Nee. Ich hab nur einen Vornamen. Ist ja schön jung, wa? Ja, klar. Ja. Naja, mal zum Thema Sparen, wa? Wie war dein Name nochmal? Stefan. Ja, ist ja nicht mal buchstabenreich, hm? Nö, 6 Buchstaben, war ja. Ja, was machen denn deine Eltern? Welcher sozialen Schicht gehören die denn an? Eher Sozialhilfeempfänger? Nee, nicht so ganz so tief, aber auch nicht allzu hoch, also... Wollen wir mal sagen, warten, sag mal, Theaterwissenschaftler bringt ja ohne mehr ein heutzutage. Nee, so. Ohne? So tief nur auch wieder nicht. So tief, nee. Na, warten dann. Tiefer. Was denn dann? Was denn? Lehrer. Das ist ganz tiefer. Ja. Ach, die haben sich aber bestimmt verbeamten lassen, oder? Nein. Warum denn nicht? Tja, ich weiß nicht, ich denke mal, sie wollten, aber das war dann nicht so sehr schön, war und so durften sie wohl nicht. Ach, sie, ja? Ich kenne ja teilweise Lehrer, die sich nicht verbeamten lassen. Was weiß ich? Weil sie Beamten sein scheiße finden. Trotzdem ist er prima, wa? Unkündbar quasi? Sicherlich, klar. Ja, dann bloß irgendwie mal viel laut brüllen, zack, ist die Stimme kaputt, berufsunfähig, bom, bom, kommt und das Geld nur noch so rein und man muss ja nichts mehr machen. War. Oh ja, toll. Wegen verletzter Stimme. Ja, darauf spekuliere ich ja hier im Radio auch. Ein bisschen hingehunzt habe ich meine Stimme schon, aber das reicht noch nicht. Ja, noch ein bisschen blöd quatschen und dann wird mir Berufsunfähigkeit attestiert und ich kriege Geld, ohne dass ich überhaupt was machen muss. Weil du quatschst auch so viel, wa? Da musst du dir aber mal kommen. Was muss da kommen? Ja, seine Stimme irgendwann mal. Naja, ich meine, andere Leute reden gewissermaßen um ihr Leben. Ich rede um die Berufsunfähigkeit, die mir aber keiner attestieren will. Trotzdem mit schon viele versteckte Hinweise immer wieder gibt. Normalerweise bist du ganz ruhig, war zu Hause, ja. Kein Wort von na, dir. Na logisch. War, also angestrengt von aus dem Studium. Sag mal, was für ein Bild hast du von mir? Denkst du, ich sitze jetzt da zu Hause in meinem Palast in der 8-Zimmer-Wohnung und rede? Ach nee, ach Quatsch, ich sag wie ja, stellst du dir sowas vor? Nee, du meinst es doch mit, du hast doch so einen ironischen Unterton. Ich? Ja, trotzdem du im Grunde wahrscheinlich noch eher in einem Alter bist, wo man noch ja nicht über Untertöne verfügen sollte. Naja. Ja, weil, wo erstmal der obertonreiche Stimmbruch kommt. Würde ich skeptisch sehen. Wie heißt, ja. Wie alt bist du denn, Stefan? Ich bin jetzt 15. Na siehste. Und der Stimmbruch? Der, würde ich sagen, ist schon. Ist schon also oder schon Unterton, vorbei? Ist schon oder ist schon vorbei? Vorbei. Ich würde sagen, der Unterton ist erlaubt. Ist genehmigt. Ja, und weil die Obertöne weg sind, meinst du? Genau. Gut, Stefan, sparst du denn? Ich spare unfreiwillig, würde ich sagen. Wieso ein Ditte? Ach, da haben dir deine Eltern so ein widerliches Sparkassenbüchlein eingerichtet nein, und wenn du 18 bist, wird es dir ausgezahlt, ja, für die Aussteuer quasi, dass du die Freundin auf dem Mofa nach, also die Angetraute dann auf dem Mofa nach Hause fahren kannst? Nee, so ist es nicht. Hast du denn schon überhaupt eine Angetraute? Ich habe im Moment leider keine Anzeige. Und hast du einen Mofa? Ich habe auch keinen Mofa. Aber ein Sparkassenbüchlein. Kinder, von wo aus rufst du an? Ich rufe aus Berlin an. Mann, aus welchem Stadtbezirk? Aus Weißensee. Ach, das Villenviertel. Genau. Das. Naja, ist doch klar. Keine Freundin, kein Mofa, hier. Aber ein Sparkassenbüchlein. Ja, mit meiner Stereoanlage höre dich über mein Funktelefon, ja? Ja, ist klar, ja? Völlig, Luxus hier. Ja. Stefan, wieso ein unfreiwillig? Naja, ich weiß nicht, ich gebe Geld aus, aber mein Konto wird immer, weiß ich nicht. Ich bin immer zu faul, zur Sparkasse zu laufen, wenn meine Eltern überweisen mir das. Ja. Bin immer zu faul, hinzulaufen, naja, vermehrt sich das irgendwie. Ich spare ja im Moment auch, meine Geldkarte funktioniert nicht. Ja. Echt, ich meine, das ist für mich eine bittere Zeit. Andererseits, das Konto reibt sich trockenen Hände, ne? Naja, wenn du später mal noch ein halbes Jahr deine Karte wieder hast, kannst du dich freuen. Ja, dann habe ich mir was zurückgelegt für Zeiten, in denen die Geldkarte wieder funktioniert. Genau, hab ich ja nicht mehr verstanden. Stefan, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. Ja, ciao. Hi, wer bist denn du da? Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Na? Na? Hier ist der Philipp. Ja, kommen meine Worte an, draußen im Lande bei dir, Hörer? Super an, du. Tag, Philipp, mit Doppel-P? Ja. Ja, vorne ein P und hinten ein P, oder wie? Drei Ps? Ja, da kommt ja noch ein E hinten, das wird ja ausgeglichen. Was, Philippe? Das ist Französisch. Ach, jetzt buchstabier mal. P-H-I-L-I-P-P-E. Oi. Geil, wa? Mann, oh Mann. Ja, ich bin stolz auf meinen Namen. Ich hab ja hinten auch noch J-U-R-G-E-N-E. Aha. Alexandre de Gue. Cool. Dann das hat die Sessen. Verwandten, ne? Ja. Also, naja, aber dir fehlt's am fast Blaublütchen Alexandre de Gue. Naja, tut mir ja leid. So, Philippe. Ja. Wobei, das klingt jetzt eher Spanisch, ne? Philippe? Philippe? González. Das hört Philippe, sich russisch an. Sparst du? Ja klar, spar ich. Warten. An Telefonrechnung. Wie denn? Aber nicht indem du hier nachts wie ein Bekloppter durch die Welt telefonierst. Ja doch, es ja, ist unscheinbar. Nur aus der Eitelkeit heraus, dich selber mal im Radio zu hören und zu testen, dass du eine Radiostimme hast und möglicherweise von einem Privatradioproduzenten entdeckt zu werden. Mach mal, kannst du cool Sachen ansagen? Cool wie Musik bitte? Sagen? Kannst du cool Sachen ansagen? Ja. So richtig geil irgendwie ja, so? Ja, klar kann ich coole Sachen ansagen. Sag mal eine coole Sache an. Ich bin cool. Cool. Cool, wa? Ja, echt. So, wie sparst du denn an Telefonkosten? Na, indem ich immer nachts anrufe. Ah ja, und was machst du mit den angesparten Telefonkosten? Naja, wobei, wenn man Kosten spart, ist das schwachsinnig. Dann hat man ja nachher ganz viel Kosten. Hast du dir das schon mal überlegt? Was habe ich mir überlegt? Wenn du Kosten sparst, ja? Ja. Dann hast du nachher ganz viel Kosten, oder? Ja, stimmt. Ja, du hast erst wenig Kosten und sparst, werden mehr Kosten, noch mehr Kosten geradezu, ja? Dann habe ich ja ganz viele Kosten. Dann hast du ganz am Schluss ganz viele Kosten, das ist scheiße. Du sparst falsch rum, das ist Sparen falsch rum. Ja? Ja, echt? Ja. Dann sollte ich vielleicht immer am Tag Du darfst nicht Kosten sparen, sondern Ankosten sparen. Ankosten sparen ist ganz schwer. Oder direkt irgendwas anderes, so gegenständliches, ja? Ja, genau. Gut. Hey, ja, das war wieder ein Tipp für junge Sparer. Ja, vielen Dank, mal. Ja? Ich habe noch eine Frage an dich. Die Bank mit dem... Was denn? Kennst du REA Records? Wen? R.E.R. Records, das ist eine Plattenfirma. Nee, R.E.R.? Nee, kenn ich nicht. Na klar, kennst du die. Woher denn? Na, die kennst du doch. Ach so, na gut, dann sag mal, kenn ich. Ja, kenn ich. Ja. Und jetzt? Woher kennst du die? So, willst du mich verarschen? Nee. Du hast mich aber eben verarscht. Nee. Jedenfalls fühle ich mich so. Ah, cool, ich hab Kunden noch verarscht. Oh. Ich grüß noch die. Ha, zack. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Ute. Tag, Ute. Ach. Sag mal, damit ist im Grunde alles gesagt, wa? Hallo, hier ist Ute? Nee, wieso? Nochmal atmen, weiblich atmen? Ja, und schon ist Kommunikation hergestellt, oder? Ja. Vibrations. Die Chemie stimmt. Ja, Ute. Ja, ich wollte sagen, ich spare auch. Ach, du sparst auch? Mhm. Woran denn? An einer Reise. An einer Reise? Und was machst du, wenn du die Reise... Wie? Ich will wieder gerne nach Australien fahren. Du sparst auf eine Reise? Genau. Oh, da muss man aber ganz genau sprachlich sauber sein. An einer Reise, ja, an einer Reise würde ja klingen, wie wenn du eine Reise hast, aber du sparst sie dir. Ja, aber du sparst auf eine Reise. Genau. Und was sparst du da auf eine Reise? Ich nehme an, Geld. Sag mal, könnt ihr immer nur Geld sparen? Was soll man sonst sparen? Naja, an Anstand, an gute Worte könnte man sparen. Warum denn? Ja, weiß ich auch nicht warum. Vielleicht, dass man die dann zur rechten Gelegenheit zur Hand hat, die guten Worte, ja? Ach, die habe ich immer zur Hand. Na, das waren jetzt aber nicht besonders gute Worte, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Markenworte waren es nicht. Markwort. Kennst du das Markwort? Ja, der hat ja Ohl verklagt. Aha. Kennst du Ohl? Nee. Also Markwort ist erstmal der schwachsinnige Chefredakteur von Focus. Aha. Und Ohl ist ein genialer, begnadeter Comiczeichner. Mhm. Der ist doch immer prima, weil Johnny ist ja jetzt gerade bei Phil im Roten Salon, aber Ohl macht ja immer in der City schöne Comics. Ach, der ist das. Ja, zum Beispiel Pfarrer Dingschen führt die D-Mark ein. War eh ein genialer oder ich öfter hänge ich am Fenster. Das ist Ohl, ja? Ja, ja. Und der hat neulich einen Markwort-Comic gemacht, weil Markwort schreibt im Fokus vorne immer lustige Bemerkungen, sowas, ja? Mhm. Und in der Werbung hat er dann so eine Sprechblase im Kopf, da steht Fakten, Fakten, Fakten. Und wisst ihr, was Ohl daraus gemacht hat? Ficken, Ficken, Ficken? Ja, der hat Markwort gezeichnet und Ficken, Ficken, Ficken drin geschrieben. Und daraufhin hat Markwort wollte den auf 50.000 Mark Schadensersatz verklagen. Mhm, hat er geschafft? Ich weiß es auch nicht. Wisst ihr nicht? Nee. Naja, aber... Glaub ich eher nicht. Aber wobei, das ist doch durchaus realistisch, wa? Dass man, wenn man jetzt einen Männerschädel sieht, dass ja diese drei Worte da drin rumschweben. Oder? Wäre dir das so unvertraut? Wie bitte? Wäre dir das so unvertraut? Nee, wäre mir nicht unvertraut. Nee, war? Ohne, dass wir jetzt die Männer schlecht, also dass ich Männer schlecht machen wollte oder sagen würde, die denken nur an das eine. Das sind ja drei Sachen so, ja? Mhm. Aber es wäre im Grunde so ja einem Markwort zuzutrauen. Mhm. Na gut, Ute. Ja. Ja, Südostasien. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Danke. Tschüss. Tag, hallo? Hallo, hallo, hallo. Ey, schnell reden, Zeit ist knapp. Hä? Dann mache ich jetzt hier noch einen jungen Sparer-Tipp. Der stammt selbst komponiert und selbst gesungen von Hans Eisler. Hans Eisler ist ja ein bekannter Komponist des 20. Jahrhunderts. Der hat sogar dem Notenunkundigen Charlie Chaplin für, ich glaube, City Lights, Lichter der großen Stadt, wo Chaplin Musik komponiert hat, hat er ihm die Noten hingeschrieben. Chaplin hat immer so vorgetrellert und Eisler hat hingeschrieben und dann war er noch mit Brecht befreundet und dann hat er noch die DDR-Nationalhymne geschrieben und für den Fall, dass es mal anders kommt, hat er sogar noch eine ganz andere gesamtdeutsche Nationalhymne geschrieben. Die wurde leider nicht genommen, aber jetzt ist es im Grunde, könnte man damit irgendwie auch Werbung, überhaupt Sparkassenwerbung machen. Da ist von Sparen die Rede und ist echt ein schönes Lied. Und Eisler singt selber. Anmut spart nicht, noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter allen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. So wie anderen Völkern ist. Zack, Eisler war das. Mit dem Tipp zum Spannen. Ich habe ja jetzt hier auch einen Praktikanten im Studio. Tag, Praktikant. Tag, Kuttner. Wie heißt denn du? Tag, Kuttner. Kommst du von der Küste? Nö. Nee? Sag mal nochmal Tag, Kuttner. Tag, Kuttner. Sag mal nochmal. Tag, Kuttner. Ach, da ist doch aber was leicht Nordisches drunter drinne. Kommt dein Vati von der Küste? Die Mutti? Beide. Beide? Siehste, gleich erkannt. Kennst du Eisler? Nee. Nee. Und, war doch ein geiler Song, oder? Bisschen ja. Leicht punkig, hä? Oder? Nicht? Ja. Bisschen wie Arne Zank eigentlich, Tokotronic-mäßig, oder? Ja? So ja. In der Küche aufgenommen, ja? Four-Track-Demos von Hans Eisler. Kennst du die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Nee. Kennst du den halbautomatischen Anrufbeantworter? Ja, den kenn ich. Ja? Hast du ihn dir vorhin angekickt? Ja. Wie sieht der aus? Traut man dem so eine erotische Stimme zu, wie er selber immer sagt? Naja. Naja, wer wissen will, muss ihn anrufen, wa? 0331 für Potsdam, 721 39 32. Da ist der halbautomatische Anrufsbeantworter und da könnt ihr sparenswerte Güter oder woran ihr gespart habt oder worauf ihr spart oder warum ihr nicht spart und alles zum Sparen könnt ihr da auf Band sprechen. Das wird dann da aufgenommen, zusammengeschnitten und läuft am Anfang der nächsten Sendung, so wie heute. Am Beginn der Sendung, wobei, sagen wir, so eine Ode an Sprechfunk oder so Gedichte finde ich natürlich auch total schick, ja. Oder wenn man so ein bisschen, nicht ganz wie Fettet Brot, aber wie Margret Brot so ein bisschen hip-hoppen würde, das wäre natürlich auch schön. Machst du auch Musik? Sagst du mir deinen Namen nochmal, Tag Kuttner? Daniel. Daniel. Tag Daniel. Ja. Du machst keine Musik? Ich spiele ein bisschen Schlagzeug. Ehrlich? Ja. Ja? Kannst du mal was trommeln? Trommel mal jetzt mit den Händen auf dem Tisch. Aber einen interessanten Rhythmus. Mir fällt nichts ein. Ja, war schon, aber ich meine, irgendwie ein bisschen Sprech... Und Texte machst du nicht, dass man noch ein bisschen Sprechgesang drüber setzen könnte? Nee, eigentlich nicht. Na gut, du beobachtest jetzt hier weiter die Sendung, ja? Aber nicht einschlafen dabei. Nee, nicht. Dann werfe ich hier mit Büchsen. Gut, dann muss ich hier weiter telefonieren. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, sag Jeremy zu mir. Was soll ich zu dir sagen? Jeremy. Wieso soll ich Jeremy zu dir sagen? Jetzt sag mir du mal erstmal, wie du heißt und dann überlege ich mir immer noch, ob ich Jeremy zu dir sage. Gut, ja, Jeremy ist mein Name, stell dir vor. Jeremy ist dein Name, du heißt so ja direkt Jeremy. Mensch, stell dir vor. Ach, das kommt ja zusammen. Na, warum sagst du denn, ich soll Jeremy zu dir sagen? Hätte ich doch gemacht, wenn du gesagt hättest, du heißt Jeremy. Du hast mich gefragt, wer ich bin. Ich bin Jeremy. Hi, Jeremy. Hi, Kuttner. Das ist Julian. Wie lebt denn sich das mit so einem Namen wie Jeremy zum Beispiel? Wie sich eben so mit Namen wie Jeremy lebt. Wie lebt sie so mit Namen wie Kuttner? Anstrengend, kann ich mir vorstellen, wa? Nee, prima. Ich habe mir gewisse Vornamenallergie. Von daher habe ich das Jürgen nicht so rausgestellt, sondern habe mich immer nachbenamsen lassen. Ja, ich weiß, Ralf und Sven und, ne? Ja, hab mir dann immer selber eine Reihe von schicken Vornamen zugelegt. Schön. Hast du damit mit dem Gedanken auch schon mal gespielt, dass du anders... Ich hatte als Kind den Wunsch, wirklich immer Bernd zu heißen. Oh Gott. Hey, wie alt bist denn du jetzt? 22. Ja, die Sensibilität hatte ich schon als Vierjähriger, ja? Na, manche sind ja übersensibel. Ja, aber tippt auf welche, die sind extrem untersensibel. Ich würde sagen, die macht das Leben hart, oder? Ja, Jeremy. Ja, gut, dann, ich wollte endlich sagen... Bist du ein Sparer? Darauf wollte ich jetzt gerade anspielen. Genau, das ist nämlich auch das Thema der heutigen Sendung. Echt? Ja, ich sag gleich nochmal die Telefonnummer durch, weil ich wurde letztens so ausgeschimpft, dass ich die Telefonnummer sagen. Nein, ich will auch mal was sagen, ich will auch mal zu Worte kommen, das ist ja meine Sendung und da kann ich reden, so viel ich will und wenn ich reden will, dann rede ich einfach auch so und wenn es ganz hart auf hart kommt und der Anrufer dazwischen redet und an Worten nicht spart, ja, dann würde ich einfach den Regler runterziehen und würde dann einfach so weiterreden und sage jetzt einfach nur nochmal aus Eitelkeit, damit hier keinen Sinn macht, weil nämlich, wenn hier alle Leitungen besetzt sind, dann hat man Besetzzeichen und dann kann man den halbautomatischen Anrufbeantworter, jetzt hast du dir eingehandelt, dass ich zwei Nummern sage. Nämlich nochmal die vom halbautomatischen Anrufbeantworter als erste, wenn man hier nicht durchkommt, 0331 für Potsdam, 721 39 32 und meine Telefonnummer hier ist 0331, immer noch für Potsdam, 74 81 110, Tag Jeremy. Schön, bist du jetzt fertig, ja? Ey, ja, der Moment, wo ich jetzt Luft hole, wo ich, ja? Gut, okay. Pass auf der Erde liege und mit der Luft ringe? Weil ich will dir nur sagen, ich versuche ja mal zu sparen, was mir immer nicht so gelingen mag. Und lass mich raten, du versuchst Geld zu sparen. Falsch. Was denn dann? Ich versuche freche und spitzfindige Bemerkungen, die nicht an der Reihe sind, zu sparen. Aber du hörst ja, das passt immer nicht richtig rein. Dann flutscht mir so ein Ding raus und naja, dann ist zu spät. Hast du den Eindruck, dass du jetzt aus deinem reichen, wahrscheinlich, du musst ja über einen unheimlichen Schatz an frechen und spitzfindigen Bemerkungen... Nee, eben nicht. Besitzen, eben ja, nicht. Dass dir da jetzt eine rausgerutscht ist? Naja, du machst das eben so den Eindruck, weil du mich nicht weiter schwafeln lassen wolltest, sondern lieber selber was sagen. Also, es ist nicht der Punkt, dass ich anfange, viel und laut und schnell zu reden, wenn ich das Gefühl habe, dass da jetzt beim Gegenüber eine spitzfindige Bemerkung kommt. Ich? Also, das weiß Gott nicht. Also, dann bin ich immer noch Spitzfindigkeitsliebhaber genug, um da auch einen Schritt zurückzutreten und meine Klappe zu halten und dem Anrufer die Gelegenheit zu geben, seine gehorteten oder auch nicht gehorteten, manche verfügen ja auch über eine Menge freiflottierender Spitzfindigerbemerkungen, Raum zu lassen und ihn reden zu lassen. Da ist aber nichts gekommen bei dir, Jeremy. Hatte ja keinen Grund dazu. Ja, aber eben hast du es noch behauptet. Ja, ich habe gesagt, ich versuche. Du bist gewissermaßen das, was man einen Wechselreiter sagen, nennt, ja? Die Blüten, Spitzfinder Bemerkungen werden mir hier unter ihr jubelt in der Hoffnung, dass ich die Blüte als solche nicht erkenne, ja? Eine Spitzfinder Bemerkung unter einen Farbkopierer gelegt und versucht hier abzuliefern. Aber nicht mit mir. Ich habe gewissermaßen Ultra-UV-Lämpchen in meinen Augen und kann spitzfindige Bemerkungen von plumpen Fälschungen unterscheiden, Jeremy. Hey, hör mal zu. Du hast ja eben überhaupt. Oh, das wird jetzt aber, glaube ich, gleich wieder ganz spitzfindig. Nee, hör mal zu. Du wärst doch sensibel, hast du vorhin behauptet, ne? Ich habe gesagt, dass ich im Alter von 4 Jahren über ein größeres Maß an Sensibilität verfügt habe, als du 18 Jahre später. Mag durchaus sein, aber vieles nicht mehr zu merken davon, oder? Bei dir jetzt. Ich meine, du hast ja im Regler runtergezogen, ohne mich mitlabern zu lassen. Da wäre vielleicht doch was Spitzfindiges drüber gekommen, aber du hast es natürlich nicht gehört, oder? Jeremy, daran soll es nicht mangeln. Ich halte jetzt die Klappe. Raus mit den Spitzfindigen-Bemerkungen. Naja gut, dann wenn du mich so direkt fragst. Ey, die hat jetzt aber gesessen, die Spitze, du mein Lieber. Jetzt fühle ich mich doch arg getroffen. Ich meine, ich mach das Jeremy, ey, spar schön weiter. Aber extrem knickerig an spitzfindige Bemerkungen gibst du dich hier, sodass ich wirklich denke, du musst wahrscheinlich, irgendwo hast du sie doch gehortet. Und eines Tages werden sie alle auf mich niederprasseln und mich zum Verstummen bringen. Ich danke dir für deinen Anruf, Jeremy. Bitte. Oh Mensch, jetzt habe ich mir bitte auch nur weggerissen. Ist das hier mein Tag? Wer bist denn du? Tag Kuttner. Tag. Hier ist Frank. Frank, Tag Frank. Bist du ein Sparer? Ja. Eine klare Antwort, eine klare Frage, eine klare Antwort. Das ist ein Gespräch unter Männern hier. So liebe ich's. Genau. Kein Wort zu viel. An der Arbeit. Frank, woran? An der Arbeit spare ich. Du sparst an der Arbeit? Ja. Ganz einfach. Und wie sieht das aus? Ja, du musst das so machen, ich bin angestellt und habe einen festen Stundensatz, den ich im Monat zu absolvieren habe. Ja. Da spare ich einfach ein bisschen dran. Also du musst, sagen wir mal, im Monat, wie viel sind das? 280, 100, 550? Wie viele Stunden? Ja, sagen wir mal so 170 Stunden. 170 Stunden musst du arbeiten? Im durchschnittlichen Monat. Oder denkst du, ach, da werden wir ein bisschen sparen, arbeiten wir 150 Stunden. Genau. Haben wir 20 Stunden gespart. Genau. Ja, und jetzt muss ja irgendwo ein Konto sein, wo jetzt, sagen wir mal, richtig massenhaft Arbeit von dir rumliegt? Na, die liegt nicht rum. Arbeitsstunden? Ja. Was machst du denn mit denen? Ja. Und nach 3 Monaten... Ja. Da fällt der ganze Mist. Du kriegst du zwar bezahlt, deine Sollstunden, ja. Hast dann praktisch Minusstunden. Und die musst du sammeln, die Minusstunden. Und wenn du das über 3 Monate schaffst, ist das weg. Hast du zwar bezahlt gekriegt, ach so, aber die können dich nicht zur Nacharbeit zwingen. Genau. Ach, raffiniert. Wo muss man denn da arbeiten, dass man so über die Runden kommt? Bei der Deutschen Bahn AG. Bei der Deutschen Bahn AG. Brauchen die da auch welche, die so reden können, dass ich vielleicht rückbleiben? Du redest zu lange und zu viel. Rückbleiben? Ich kann mich auch kurz fassen. Ja. Rückbleiben. Mach mal. Zurückbleiben. Nochmal. Rückbleiben. Gut, reicht. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Tschüssi. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, wer bist du denn? Sir Henry. Sir Henry, Tag Sir Henry. Ja, ich bin auch ziemlich sparsam. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Sendestruktur bzw. zur Rückfindung zur alten. Ja, ich war gerade dienstlich unterwegs und habe zivildiensttechnisch Frösche über die Straße getragen, wie die letzten 2 Wochen auch. Ah, Kinder, eine Sendung und für Gutmenschen, hier, der spricht. Ich spare an meinen Überstunden und muss jetzt von meinen Mitzivi diese blöden Einsätze auch noch nachts schieben. Also ich habe es immer früh gemacht und mein... Wir kommen jetzt durcheinander mit dem Sparen. Woran sparst du eigentlich und worauf? Moment mal. Mein Mitzivi, der nimmt jetzt Urlaub. Der setzt jetzt seine Überstunden ab und deswegen darf ich jetzt abends und früh 2 Stunden Frösche über die Straße tragen. Ja, da ist doch aber ein wohltätiges Werk. Ja, wohltätiges Werk mit 4 Stunden Schlaf. Das aber kriegst du das nicht selber dann als Überstunden gewissermaßen, die sich dann häufen? Die werden schon als Überstunden gezählt. Und du dann hinterher wieder ausgeben kannst gewissermaßen. Ja, eventuell schon. Ja, und dich selber über die Straße tragen lassen. Ich spare von anderen Zivildienstleistenden. Und setz die dann irgendwann mal richtig als Urlaub, als eine Woche Urlaub ab oder so. Ja, na siehst du, ist doch schön. Na, schön, also du sparst an Überstunden auf eine Urlaubswoche. In Anbetracht der Tatsache, dass man dann irgendwann mal eine Woche Urlaub hat, ist es schön. Bloß momentan ist es extrem stressig und vor allen Dingen schlaflose Nächte. Gut, gratuliere ich dir, Sir Henry. Danke dir sehr für deinen Anruf. Okay, ja? Tschüss. So, dann machen wir an der Stelle, glaube ich, irgendwie mal eine schicke, flotte, kurze, halbwegs kurze Musik. Ian Henning hat eine schicke neue Platte rausgebracht. Also ich sah immer nur noch schick und... Ah, oh, Kinder, ist das eine Spracharmut? Ich muss mir jetzt mal ein Hallo? Hallo? Ah, da ist keiner. Hallo? Hallo? Hallo? Kuttner? Ja, wer bist du denn? Hier ist der Peter aus Potsdam. Warum dauert ihr denn so lange, sag mal, wenn ich euch anspreche? Kinder, ihr müsst ein bisschen mehr in Hab 8 sein am Telefon. Ja. Ja, wir können ja hier nicht die ganze Zeit so verplempern. Hast du nicht mal ein ordentliches Adjektiv zur Verfügung, das sich einerseits auf Musik beziehen lässt und andererseits Hochachtung, Liebe, Wertschätzung ausdrückt? Adjektiv. Ja, ich sage immer schicke Musik, tolle Musik, wunderbare Musik. Oh. Könntest du mir da helfen, meinen Sprachschatz zu erweitern? Ich bin da ein bisschen knauserig, was positive Adjektive betrifft. Jetzt muss ich schon wieder so lange überlegen. Lass dich mal ein bisschen überlegen. Geiler Song ist auch ein bisschen abgegriffen. Ja, ein bisschen Punkmusik wäre hier. Nee, ach, jetzt nicht einordnen, nicht Punk, nicht ein bisschen ist also jetzt... Sagen wir mal was Flottes mit lustigen Texten. Eine flotte Musik, nee, du sollst mir jetzt bloß ein Adjektiv leihen, ich würde dir das wiedergeben. Wo hinten ran dann Musik rankommt, hinten Musik, ja? Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen. Nee, das will ich aber ja nicht. Ich weiß ja nicht, wir wollen immer alle was anderes. Ich wollte eigentlich auch was anderes sagen. Ey, aber das ist keine Sendung zum was anderes sagen, sondern das soll gesagt werden jetzt. Also, ich möchte mal sagen, wo die Leute sparen sollen, wisst ihr? Sag mal ein Wort und dann ich muss mein Adjektiv hier noch sagen. Ich sage einfach Länderfusion am 5. Mai, die Wahl. Die sollen auf Länder sparen oder was? Weil nachher gibt es nur noch eins, ja, und dann ärgert man sich. Ein Kreuz sollen sie sich sparen. Aha. Fürs Nein. Was sagst du dazu? Ich habe nicht ganz verstanden, woran und worauf sie jetzt sparen sollen, aber wollen wir einfach so stehen lassen? Das war ein klarer wahltechnischer Aufruf, der sich so ohne weiteres nicht erklärt. Ich suche immer noch ein Adjektiv. Dafür wer bist denn du da? Hallo? Hallo, hier ist das Mäulchen. Das Mäulchen klingt ja doch eher, wie wenn du auch unter Adjektivschwäche leiden würdest. Ach du, bist ja erstmal... Hättest du sagen können, das schöne Mäulchen, das nette Mäulchen, ja? Unsere Katze Smorle hat ein schwarzes Ohrle. Mäulchen, ja, hast du denn Adjektiv für Musik hinten? Was habe ich? Ein Adjektiv für Musik, wo man dann hinten Musik ransetzen kann und man klar wird, ist eine tolle, geile, super schicke, flotte, nette, tolle, super Musik. Eine sympathische, eine zu Herzen gehende. Ein positives, Hochschätzung artikulierendes Adjektiv. Du bist erstmal toll. Oh Mann, Mäulchen, tut mir leid. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Oh, wieder ein Uffleger, hallo. Hi, guten, hier ist Bastian. Bastian, hast du ein Adjektiv für mich jetzt? Ich denke schon, also entweder Urs Dude oder Prima. Ach, Prima ist auch schon ein bisschen abgegriffen, nehmen wir Urs Dude, dann kommt jetzt eine Urs Dude Musik. Urs Dude Musik, ich danke dir, ja? Ciao. Tschüss, Urs Dude Musik von Ian Henning, küss mich. Weil du mich liebst, komm und reich mir deine Hand. an sie küsst. Komm, wir wollen die Sonne sehen, wir wollen einfach Sonne zergehen, wir gehen in den Horizont. La la la la la la la la la la la la. Uhr wird es. Info. Aufruf. Der libanesische Staatspräsident Ravi hat am Abend die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen, den israelischen Angriffen auf Südlibanon Einhalt zu gebieten. Ravi sprach vor der UNO-Vollversammlung in New York. Ultimatum. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wird am 5. Mai einen Sonderparteitag einberufen, falls die CDU-Finanzministerin Klee Dehn nicht bis zum Donnerstag ihren Rücktritt erklärt. Das beschloss am Abend, überraschend, der SPD-Landesvorstand in Schwerin. Die CDU wies diese Forderung umgehend zurück. Kompromisssuche. Im Bonner Kanzleramt beraten schon seit mehreren Stunden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften über das Sparpaket der Bundesregierung. Insgesamt müssen Bund und Kommunen im nächsten Jahr 50 Milliarden Mark einsparen. Verwirrspiel. Über das Schicksal des tschetschenischen Rebellenchefs Dudajew herrscht immer noch Unklarheit. Ein Vertreter und ein Vertrauter hatten berichtet, er sei bei einem russischen Raketenangriff ums Leben gekommen und soll morgen beigesetzt werden. Andere Quellen bezweifelten diese Nachricht. Waldbrand. In der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl hat es heute ein Großfeuer gegeben. Dadurch gelangte radioaktiver Staub in die Luft. Etwa 150 ehemalige Bewohner, die traditionell zum Jahrestag des Reaktorunglücks in ihre alte Heimat durften, mussten evakuiert werden. Wetter. In dieser Nacht Bewölkungszunahme und Regen, 12 bis 15 Grad. Morgen eher bewölkt, 15 bis 20 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Fritz präsentiert die Instacabots. Fritz präsentiert die am schwersten auszusprechendste Bands Deutschlands. Also diese Band hier spielt in Berlin. Und zwar am Samstag, den 27. April im Tempodrom. Alles klar? Klar! Inchbocktackel, Inchbottel. Nein, jetzt weiß ich. Fritz präsentiert die Inchtebacke-de-Birds. Wen? Ja, wen? Kinder, ich kenne den Namen noch. Ist ja sowieso mal schwierig mit diesen blöden Namen, die immer zu sagen. Aber damit ihr euch jetzt mal ungefähr eine Vorstellung machen könnt, wo ihr überhaupt seid. Ja, die Sendung heißt Sprechfunk, das ist klar. Da denkt man, ja, okay, so Blue Moon, tra-ri-tra-ra, quatschen ja jeden Abend in dem da im Radio. Ganz so ohne ist das alles nicht hier. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass dieses Thema offensichtlich Kreise zieht und ihr eigentlich angeschlossen seid an einen fast gesamtgesellschaftlichen, ich möchte fast sagen, nationalen Verständigungsprozess. Hört mal jetzt bitte genau zu. Kurzmeldungen. Kompromisssuche. Im Bonner Kanzleramt beraten schon seit mehreren Stunden Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften über das Sparpaket der Bundesregierung. Insgesamt müssen Bund und Kommunen im nächsten Jahr 50 Milliarden Mark einsparen. Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Das war nochmal ein Beweis der Aktualität und der hohen Brisanz, über die diese Sendung hier verfügt, die auch immer ein Anspruch ist und ist ja durchaus eine Sendung, in der an Anspruch nicht gespart werden soll. Tokotronic. Ich mach meinen Frieden mit euch. Hallo Vollidiot, hallo Vollidiot. Ich mach meinen Frieden mit euch. Ich mach meinen Frieden mit euch. Hallo Arschloch. Hallo Vollidiot. Hallo Vollidiot, ich bin einer von euch, einer von euch. Hallo, hallo, hallo, hallo. Kinder, ihr merkt, dass meine Lieder immer kritischer werden, ja? Ah, nee, das machen wir hier aber nochmal richtig. Ey, warum spielen die denn weiter? Tokotronic, Klappe halten. Ey, knallt so geil am Anfang. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich will mich nicht immer beschimpfen lassen. Sag ihm die Telefonnummer durch. 7481 110 in Potsdam. Das ist hier die Telefonnummer dieser Sendung. 7481 110 in Potsdam. Und die Vorwahl ist 0331. Und die Telefonnummer ist 7481 110 in Potsdam. Und dann gibt's noch einen halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn hier nämlich alles voll ist, dann hat er auch eine eigene Telefonnummer. An Nummern wird hier auch nicht gespart im Sender. 0331 für Potsdam. Nur an Vorwahlen wird gespart. Ja, immer 0331 0331. Das hängt mir langsam zum Heise aus, lieber Herr Chefredakteur. 0331 für Potsdam ist die Vorwahl und dann 721 39 32. 721 39 32. 39 32 kann man sich relativ gut merken. Die besten Jahre im Leben eines Mannes. 721 39 32. Thema ist immer noch Sparen. Woran spart ihr? Worauf spart ihr? Warum spart ihr? Wie spart ihr? Und wenn jetzt noch jemand mit Geld sparen und auf den nächsten Urlaub kommt oder sowas, dann kriegt der gescheuert. Ist klar, ja. Tag, wer bist denn du? Ah, hier ist Koch. Tag, Koch. Tagchen. Woran sparst du? Sparst du? Na, ich hab da mehr so eine Frage, woran du sparst. Und zwar... Sag mal, das ist doch, da höre ich da eine... Also es ist aber eine untertonreiche Sendung hier heute. Höre ich da kritischen Unterton etwa? Ja? Da liegst du gar nicht mal so falsch. Ja, da liege ich gar nicht mal so falsch. Vielleicht könnte man ein bisschen an kritischen Untertönen gespart werden seitens der Anrufer, ja? Vielleicht, dass ein bisschen mehr Optimismus verbreitet würde zum Beispiel? Freude. Heute? Heute Freude. Wie? Freude? Ja, Freude auch. Freude auch. Ja, klar. Hast du gehört? In Bonn sitzen da rauchen die Köpfe, ja. Sparpakete werden da geschnürt und wieder aufgeschnürt, aufgerissen und geschnürt und wieder aufgerissen. So eine feine Sache. So, du sparst nicht? Jedenfalls nicht an kritischen Bemerkungen offensichtlich? Nö. Ja, die wollen wir mal gleich, wie ich so schön gerne sagen lasse, ins Guard drücken, die kritische Bemerkung. Gerade. Ja, vielleicht wäre mal ein Kotau angebracht. Vor der Sendung, in der Sendung, zur Sendung, ja, einen Kotau? Sag mir nicht so viel. Sagt dir nicht so viel, nee? Nee, ich meinte jetzt einfach so eine Unterlegenheitsergebenheitsgeste, ja? Dass du mir gewissermaßen einen unbewaffneten Hals entgegenstreckst, auf das ich zubeißen könnte und dann setzt natürlich bei mir sofort Beißhemmung ein. Ehrlich? Ja. So eine Art telefonischen Diener. Kennst du wahrscheinlich, kannst du noch Diener? Mach mal einen Diener? Nick. Ja, nicht mehr. Wie alt bist denn du? 23. 23? Ja. Mann. Da wurde aber auch an Erziehung gespart seitens deiner Eltern. Die müssen ja jede Menge zu Hause haben jetzt, Erziehung. Ja, hoffentlich hören sie die Kritik nicht. Na doch. Ja, die wäre ihnen durchaus... Du, sparst du nun oder sparst du nicht? Ja, kommt drauf an. Ey, kommt drauf an, ist jetzt keine Antwort, auf die ich mich weiter einlassen kann. Vielen Dank für dieses Gespräch. Tag, wer bist denn du? Herr Kuttner, jetzt nochmal Bastian. Nochmal Bastian. Ach, du hast mir zu dem US-Schau verholfen, wa? Genau. Super. Und jetzt meine Sparmaßnahme. Also, ich spare jeden Tag 3 Minuten. Ach, wie denn ditte? Da häuft sich ja im Jahr doch eine Menge Zeit an, wa? 365 mal 3 sind so, sagen wir, um die 1000 Minuten. Ja. Was macht man denn am Jahresende damit? Richtig volle Pulle Silvester feiern, oder? Wie viel sind denn 1000 Minuten wieder jetzt als Tag umgerechnet? Wie groß nicht. 1000 Minuten durch 60 sind erstmal 100 durch 6. 100 durch 6 Stunden quasi. 100 durch 6, 18 Stunden, sagen wir mal. Ungefähr hin. 18 Stunden. Ein knapper Tag. Ja, das reicht zum Silvesterfeiern. Ja, zum Ausschlafen. Ja, aus jedem Jahr ein Schaltjahr machen. Ja. Ja, du hast ja quasi immer einen Tag mehr hinten am Ende. Weil ist ja unmerklich, wenn man an einem Tag 3 Minuten sportet, fällt ja eigentlich nicht auf. Oder kommt einem ja trotzdem noch vor wie ein 24-Stunden-Tag? Ja, die anderen merken das nicht, nur man selbst. Ja. Ja, und man selber hat dann aber, oder rechnest du das nicht jahresmäßig ab? Man selbst merkt es ja auch nicht, weil das ist ja dann der Tag, wo man den Rausch ausschläft von Silvester. Ach so. Also so gesehen. Naja, aber insofern geht er ihm da nichts verloren, ja? Ich meine, andererseits wäre doch. Na, ist doch aber blöde. Du besäufst dich jetzt zu Silvester, ja? Und wärst jetzt gezwungen, über das Jahr verteilt, in so 3 Minuten-Etappen Tag für Tag deinen Rausch auszuschlafen, oder? Nee, das kann man ja bündeln. Ja, sodass du dann im August hast du nur noch den halben Rausch? Und dann wird er langsam so runtergeschlafen, bis zum Jahresende, bis man dann wieder nüchtern ist. Das ganze Jahr besoffen? Ja? Dann ist man wieder fit. Und dann zu Silvester ist man dann der erste Punkt immer permanent, man kann ja nicht mehr Auto fahren, Restalkohol immer noch. Mhm. Ja, bis es dann, sagen wir mal, im November vielleicht abgebaut ist, dann kann man wieder fahren. Dann fährt man zur nächsten Feier, ja. Wie sparst du denn die 3 Minuten? Na, ich muss, um pünktlich in der Schule zu sein, die Bahn um 7.32 Uhr nehmen, die U-Bahn. Ja. Und, ach ja, ach, die 7.32 Uhr, na klar, na, die kenne ich doch. Und, so eine gelbe, hä? Naja, ja, gelb, orange. Ja, siehst du, Und mit der bin ich dann eigentlich ziemlich pünktlich. Und wenn ich aber die übernächste Bahn nehme, ja, die fährt dann 38, ja, bin ich 5 Minuten nach in der Schule. Das heißt, ich fahre praktisch 2 Bahnen später und bin in der Schule, als wenn ich eine Bahn später fahren würde. Das ist ja clever, sag mal. Ja. Warum spart sich da die BVG nicht überhaupt die zwischenliegende Bahn, ja? Wenn man also gleich die übernächste nehmen kann und genauso spät ist wie mit der vorherigen. Das ist, damit ich sitzen kann, weil wenn die ausfallen lassen würden, dann wäre die nächste zu voll. Dann müsste ich ja die übernächste nehmen. Ach, das ist clever. Ich schaffen, also. Ja, zeitmäßig bringt es ja nichts, aber sitzplatzrelevant. Genau. Ich meine, ich habe Vorteil, ich steige an der Endstation ein, insofern ist da mal eine relativ große Chance. Wobei Endstation sollte man ja eher aussteigen. Naja, an der Endstation fahren ja auf der anderen Seite die Züge auch wieder los, zur anderen Endstation. Ah, du meinst, wir wissen, U-Bahnhöfe sind organisiert wie Würste, zwei Endstationen, ja, aber kein Anfang, kein eigentlicher Anfang. Ja, und im Prinzip kann man seine Endstation als Kreis betrachten, ja. Ja, alles hat ein Ende, ja, alles hat ein Ende, nur der U-Bahnhof hat, die U-Bahn-Linie hat 2. Genau. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, ich auch. Tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du? Naja, Herr Kuttner. Wer bist denn du? Matthias. Tag, Matthias. Wir müssten mal klären, sparen. Ich habe auch sparen gefunden mit Doppel-R. Ja. Du. Ja, und das ist ja nicht weit weg von Schmarren, so ein Schmarren. Naja. Ja. Oder noch ein neues Adjektiv. Na? Für Musik. Na, sag mal. Pomologisch. Was? Pomologisch. Pomologisch? Hat eigentlich nichts mit Musik zu tun. Nee, das ist so ein Neoplasmus. Nö. Doch? Nee, ich habe auch nachgeguckt. Ah. Hast du nachgeguckt, was ein Neoplasmus ist? Was eine Pomologie ist. Na, guck mal nach, was ein Neoplasmus ist. Ah, da werden dir erstmal die Augen aufgehen, du mein Lieber. Wann hast du denn das letzte Mal Neoplasmus gehört? Siehst du, das ist schon eine Weile her, oder? Wie alt bist denn du? 23. Na, da musst du aber noch 4-5 Jahre warten, bis es mal. Achso, nee, du hast es jetzt, heute hast du dir gehört jetzt. 23 Jahre. Und das wiederholt sich, ja? Ja, oder haben deine Eltern zu dir schon immer mal Neoplasmus gesagt? Noch nicht. Nee, nur so im Scherz, oder? Ja. Vielleicht meinem großen Bruder. Wie, ob ich deinen großen Bruder will? Nee, vielleicht. Nee, ich hab selber ihn. Bruder gesagt. Was, dein großer Bruder hatte gesagt? Also ich rede zu viel, um zuhören zu können. Das macht mir aber nichts. Ja, ich delektiere mich heute selber an meinen eigenen Worten. Ja. So, der Neoplastiker. Wie war dein Name? Matthias. Sparst du? Ja, an Geschwistern, ja. Nö. Nee. Nicht. Gut, Matthias, das war eine klare Antwort. Ich danke dir für den Anruf, ja? Hallo, wer bist denn du da? Hallo, guten Tag, hier ist Sven. Tag, Sven. Ey, endlich mal eine Männerstimme hier. Sven, wie alt bist denn du? 32, guten Tag. Ja, das ist aber ein Alter, du. Wieso? Naja, ich habe jetzt mal versucht, meine Stimme hoch zu 32 zu trimmen. Guten Tag, das ist übrigens ein famoses Alter. Famos. Ich danke dir, ein Adjektiv, das es in sich hat. Famos. Ja. Ja, ja. Hm. Oder vor 60, 70 Jahren. Kennst du die famosten Flöten? Bitte? Kennst du die famosten Flöten? Das ist eine geniale Band. Eine super geniale Band. Ja, die heißen allerdings vermooste Flöten, aber die könnten im Grunde auch die famosen Flöten heißen. Weil die so famos sind. Weil die total famos sind. Die kenne ich leider nicht. Die machen schicke Musik, wo die zum Beispiel singen, famose Musik, wo die aber in Englisch... Famoste Musik. Nicht famos, sondern famose Musik, wo die in Englisch singen, ich kann es jetzt leider nicht auf Englisch, dass Vögel ja nicht fliegen können, sondern dass sie aus Hubschraubern abgeworfen werden, nur so zur Freude. For your pleasure. Das sind noch so ein paar ungeklärte Phänomene auf, ne? Ein toller Gedanke, ja, der im Grunde eines Expertengespräches würdig wäre. Sven, bist du ein Sparer? Woran? Warum? Eigentlich bin ich kein Sparer. Ich bin Gegner jeglichen Sparens, aber manchmal spare ich dann doch. Aber dann auch Geld, oder was? Naja, so indirekt. Ne? Ja, zum oder Beispiel, dass du versuchst, ja so ein Gute-Laune-Konto zu errichten? Nee, also ich spare zum Beispiel beim CDs kaufen. Ach, warum denn das? Indem ich an so eine Firma schreibe, die wurde so ein Club, ne, halt, ja. CDs. Ja. Da musst du jeden Monat eine nehmen. Ja. Ich kann mir aber 10 Stück bestellen. Die aber nach 14 Tagen wieder zurücksenden. Ach, und da spiele ich mir alle auf Kassette. Ja. Ja, dann habe ich 10 CDs, verstehst du? Und ich habe einen Kumpel, der die wieder einschweißt. Einschweißt? Ach, man darf die, man kriegt die von so einem Club eingeschweißt und darf die dann aber nur eingeschweißt wieder zurücksenden. Genau. Ja, das ist aber auch schwachsinnig, ja? Ja, ihr müsst mal was zur Probe gucken. Man kann die sich mal angucken. Ach, die sieht aber toll aus. Die nehme ich, oder was? Genau. Mann, oh Mann, die rechnen aber auch voll auf die Dummheit der Leute, wa? Von Clubmitgliedern. Ja, aber die haben nicht mit dem Sparhaus Benny gerechnet. Richtig. Und dass er vor allen Dingen einen Schweißer als Freund hat. Ja, genau. Das Sven, hat clever. Clever. Ja, da sparst du ja, da sparst du ja im Monat 10 CDs, 30 Mark, 300 Mark sparst du ja im Monat. Das sind am Ende des Jahres 3000. Naja, was machst du mit dem vielen Geld? Du, ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Und dann aber immer noch Wohngeld beantragen, mehr, oder? Wie? Ich sag, es wird trotzdem nicht mehr. Deine Rechnung ist ja richtig, ne? Ja. Und man müsste jetzt hier die Kohle ohne Ende rumliegen, aber ist nicht. Warum nicht? Ja. Weil du die immer wieder aushebst. Ja? Weil du die immer wieder aushebst. Und wenn ich deiner Stimme recht trauen darf, hebst du die eher in Richtung hochprozentigen Alkohol aus. Wie, meine Stimme? Naja. Hört die sich an, als ob ich mit Johnny die Zähne putze oder was? Das hört Johnny nicht gerne. Was? Das hört mein Kollege Johnny Häusler nicht gerne. Ach, Johnny Häusler hört das nicht gerne. Nein. Ja, ist so ein bizarrer Anblick. Ihr putzt euch beide die Zähne. Ja. Ich habe noch ein gutes Sparprogramm. Für die letzten Tage ein gutes Sparprogramm. Die was? An Bewegung muss da gespart werden. An Bewegung? Jetzt, warum ist, aber ich bin so entweder sparsame Bewegung oder spare mir jegliche Bewegung. Richtig. Das kommt auch gut. Ja, das ist gut. Mhm. Ja, nur der Gang ans Kühlschrank. Und der fällt schon schwer genug. Ja, ich meine, wenn du das 3 Monate machst, jede Bewegung sparst, dann kannst du dir irgendwann den Gang zum Strand auch sparen. Ja, das heißt jetzt irgendwie, sagen wir mal, aus meiner Küchenperspektive, du hausierst direkt unmittelbar vorm Kühlschrank, um dir diesen Gang auch noch zu ersparen. Das ist eine Idee überhaupt. Kurz. Ja, oder Kühlschrank auf Klo stellen. Das ist nicht schlecht. Ja, super. Jede Menge Gänge gespart. Ich danke dir für deinen Anruf. Guten Abend, tschüssi. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hier ist Thilo aus Eberswalde, Leipzig. Tag, Thilo aus Eberswalde, Leipzig. Richtig. Ihr habt da auch ein Eberswalde in Leipzig? Umgekehrt, wir haben Leipzig in Eberswalde. Nein, falsch. Ich bin aus Eberswalde und studiere in Leipzig. Oh, du bist jetzt auch in Leipzig? Ja. Ach, das geht ja schön ins Geld. Ich werde mal ein langes Gespräch verwickeln. Eigentlich wollte ich dich rede jetzt ganz langsam. Eigentlich wollte ich dich ja eher ins Gespräch verwickeln. Ach, warte mal, darf ich schnell nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? 721-3932 in Potsdam. 721-3932 in Potsdam und ich wieder Backpfeifen kriege. Die Nummer hier ist 7481-110, auch in Potsdam. So, Thilo, Eberswalde, Leipzig. Kannst du dir vorstellen, dass die geneigte Studentenschaft in Sachsen dich zum Seminarthema gemacht hat? Ich hoffe jetzt aber nicht bei der Tierproduktion oder was? Nein, die Studenten der Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Ach, die immer. Die machen sich das sowieso leicht. Wenn, dann wäre ich ja gerne dankenswertes Objekt für germanistische Studien. Naja. Oder Volkskunde. Hat ja sowas damit zu tun. Ja. Und was ist dabei rausgekommen? Na, noch gar nicht. Ich muss ja erstmal dich vorstellen. Aber ich bin nämlich der Auserwählte, der dich vorstellen darf. Ach so, und jetzt willst du von mir vielleicht, ob ich nicht eine Kurzbiografie hätte und ein bisschen Material, dass du nicht so viel Arbeit hast, ja, dass du dir Arbeit sparst und ich schicke dir meine Lebensläufe und Zeugnisse und Buch der Familie und alle zur Blutgruppe, alle sowas zu. Naja, nee. Ist nicht. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Selber ja recherchieren, lieber junger Kommunikationswissenschaftler. Ich muss ja schon dein Buch lesen. Muss das ja schon zum Gemüte führen. Ah ja, und? Dass ich jetzt keine Werbung machen will. Ja, da ist man da eben aber klüger draus hervor, wa? Ja. Da steckt man auch so ein Studium der Kommunikationswissenschaft, bewältigt man dann doch mit links. Ja, das ist allerdings, also es hat mir sehr viel weitergeholfen. Ich hoffe ja, dass ich jetzt durch dieses Telefonat auch... Machst du so Kommunikationsdesign? Wissenschaft. Ach so, aber ihr nagelt da nicht so flotte Werbesprüche zusammen? Nein, wir machen da eher so mehr Theorie und... Mehr so Theorie? Ja, und das Praktische ist dann im Journalistikstudiengang. Ja, immer so Habermas lesen und so ein Zeug? Richtig. Alle? Ach Gott, da beneide ich euch ja nicht drum. Total schrecklich. Ja. Wie empfindest du denn die Meinung, dass dich ein Kollege... Sag mal, bin ich jetzt hier im Seminar irgendwo? Nein. Klingt ja verflucht so, ja? Nein. Deine Stimme wird hölzern studentisch? Nein, ich muss ja selber einen Begriff klären. Du bist nämlich zum Kultmoderator erwählt worden. Widerlich. Nö. Das will ich ja jetzt durch dich widerlegen. Ja, widerlegt das mal. Na, sag mal was. Na, sag ja, cool, wer den Begriff Kultmoderator, wer immer Kult sagt, das sind Idioten. Die müssen echt voll gescheuert. Ja. Der Kollege war vom Radio Brandenburg. Abstoßend. Der Kollege war vom Radio Brandenburg. Aber Kollegen sind ausgenommen. Hat's aber gesagt. Ja, außer richtig befreundete Kollegen. Also wenn Johnny sowas sagen würde, dann würde er auch gescheuert kriegen. Ach so. Ja. Na, dann wird's ja noch schlimmer. Dann muss ich dich ja mit deinem Ex-Moderator-Kollegen... Pass mal auf, ich selber habe ja versucht, zum Beispiel so einen Begriff in Umlauf zu bringen, der sich auch nicht durchgesetzt hat. Man könnte ja zum Beispiel sagen, dass ich einer der wenigen bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, ja? Mhm. Das ist einer der wenigen. Hä? Ich meine, aber einer der wenigen Moderatoren klingt natürlich blöde, aber trotzdem. Na gut. Blöde ist aber auch durchaus angemessen. Dann muss ich ja noch zu allem großen Unglück dich mit Lutz Bertram vergleichen. Ja, macht es. Und, was hast du dazu zu sagen? Na ja, nischt. Ja, nischt. Äpfel und Birnen. Weiß ich auch nicht. Vergleichen, ja, vergleichen ist vergleichen. Ja, ne? Ja, musst du machen. Na, ich habe so eine tolle Kassette in der Hand. Ja. Ach, machst du da richtig so einen schicken Aufsatz draus? Ja, mein schönstes Ferienerlebnis, also so in der Art? Ja, mein schönster Telefonanruf. Natürlich. Ja. Gut, ne? Ah ja, na da schick mir doch mal einen zu. Sowas würde ich ja gerne lesen. Oh, ob die Pamphlete so interessant sind, weiß ich nicht. Na mach mal. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Kannst du denn noch ganz zum Schluss für deine sächsischen Fans einen Gruß losschicken? Ich meine, das Ganze wird natürlich aufgezeichnet, ist ja logisch. Ey, Sachsen, du bist so klasse, echt. Also mir fehlt hier oben wirklich, muss ich mal sagen, der Dialekt. Ich finde es so schade. Früher, als hier noch Osten war, jeder Volkspolizist oder sagen wir 80% der Volkspolizisten waren noch der sächsischen Sprache mächtig. Ja, heute schaffen sie es nur noch gerade mal so Schnurrbärte zu tragen und denken, dass sie damit ihrer Funktion und ihrer Rolle Genüge tun. Sprechen aber kein Sächsisch mehr, das ist nicht schön. Na nur, ob es ne so schön ist, ne. Ja doch, irgendwie fehlt mir doch schon diese verschobene so, ja. Na, fährst du anderthalb Stunden mit dem Dass Zug man denkt, ach, da muss das Mädel aber sehr nett sein, dass man jetzt mal vom Dialekt absieht. Das ist echt ehrlich. Ich habe richtig eine Sehnsucht nach Sächsisch. Na, dann kommst du nach Leipzig und dann hast du genug davon. Ja, na, so eine Sehnsucht hat mir auch wieder nicht. Okay, grüß die Sachsen, ja? Mach ich. Okay, tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Tag. Ja, Tag. Tag. Ich bin Micha. Tag, Micha. Sublim und Splendid. Splendid Music? Ah, das klingt so affektiert. Und Sublim bringt's auch nicht. Sublim stimmt irgendwie nicht. Tja, mehr. Ja, famos war schon gut. Famos. Ey, der sag mal, bist gesagt, du ein Sparer? Oder? Nee, famos hat er gesagt. Die kolossalen Flöten macht da ja keinen Sinn, wenn sie vermusste Flöten heißen. Naja, im Zweifelsfall. Bist du Sparer? Sparst du irgendwo auf? Ja. Eigentlich nicht. Ich häng hart am Dispo, also da muss man schon sparen. Ach man, ihr könnt doch nicht alle nur Geld sparen und selbst sagen, auch weil ich so sehr nach Mallorca ziehe, ja, wieder mal eine Neckermann-Reise sich selber zu Gemüte leisten. Ja. Ach, da weg aber misslaunig. Jetzt war ich zum ersten Mal. Ach, da weg ja direkt richtig sublim weg, Alter. Oh. Ich nehme zum ersten Mal die Sendung auf. Ich meine, das ist ja nicht spar dir die Kassette. Hey. Nee, das ist ja umgekehrt. Also nicht der Sendung wegen, sondern ich dachte, du spielst irgendwann ein Lied nochmal von Fanny Van Damme, oder wie der Mann heißt. Fanny Van Dannen. Van Dannen. Ja, Van Dannen. Wie sich Van Dannen machen. Ja. Fanny Van Dannen. Hey, muss ich nochmal sagen, ich spiele ja auch noch ein Lied von Fanny Van Dannen. Weil ich mir die... Ich komme ja hier kaum die, hinterher. Die Platte nicht kaufen will, dachte ich, könnte die vielleicht irgendwann zusammenschneiden. Die musst du dir aber kaufen. Wieso, wenn du die nach und nach spielst? Nee, mach ich nicht nach und nach. Na, dann kann ich auch nicht sparen. Ja, tut mir... Nee, da sollst du aber auch nicht sparen. Fanny Van Dannen selber muss er selber sparen. Der hat Kinder zu ernähren. Ja, und eine Frau, die muss er auch noch annähern. Und dann muss er seine Gitarren die Saiten reißen oft und so. Na gut, dann spielen die nämlich. Ja, so. Fanny Van Dannen, Basics heißt die, Basics. Richtig, ich hab ja noch nicht mal eine alte Fanny. Richtig ein bisschen Alec Empire mäßig. Hm. Aber von der Musik ein bisschen schlichter. Du hast nicht mal die erste von ihm. Ich hab noch ja. Ach Gott, ey, da hast du aber an der falschen Stelle gespart. Erzähl, was hast du so für CDs? Sag mal jetzt so 3-4, ja? Phil Collins, war schmeiß weg, den Dreck, kauf dir Fanny Van Dannen. Ich hab sehr viel Hermann Eine Feen Menge Take That. Hermann van Feen? Ja. Oh. Ist jetzt aber auch nicht gerade was mich zu Begeisterungsstürmen hinweist. Da hast du schon mal anders geäußert. Aber da habe ich gelogen, mein Lieber. Da kannst du aber ganz sicher sein. Oder du lügst jetzt. Also einer von uns beiden, entweder ich hab gelogen oder du lügst jetzt. Du warst vielleicht in so einer Stimmung, dass du lügen konntest. Also, ja, dass ich lügen konnte, aber ansonsten war ich, glaube ich, nicht in der Stimmung, dass ich mich hätte zu Begeisterungsstürmen für Hermann van Feen hinreißen lassen. Naja. Ey, der echt? Der hat aber auch stark Brei gesungen und so weiter. Ja, na, das bringt's aber nicht. Da ist Alexandra ganz anderes Kaliber und erst recht Fanny van Dannen. Gut, aber immer noch besser Basics, als Collins, oder? Basics bei Trikont. Hm? Naja, aber kurz vor Take That, du. Ey, das ist ja eine Frechheit. Hermann van Feen, hast du gehört? Hermann van Feen hat sich aufgelöst. Ja, also viele sind traurig. Ja. Viele zarte Gemüter sind jetzt traurig. Aber nicht so viel wie bei Take That. Na, wissen wir nicht. ERV steht hier noch. Sagt dir nichts. Was? EAV? Ja. Erst einmal meine Verunsicherung. Also viel Deutsch steht hier. Keimzeit. Ja, Keimzeit ist okay. Das war mir klar. Na nee, ja, so. Also nicht, dass ich jetzt der große Keimzeit-Fan bin, aber ich finde Keimzeit wirklich okay. Wenn ich gestern sah, dass hier drei Helge-CDs stehen, dann wirst du... Ja, Helge ist anständig, aber wer Helge-CDs schätzt, ja, der sollte der sollte Hermann van Veen weiter nach hinten und Fanny van Dunn weiter nach vorne. Unbedingt. Aha. Also auch die Basics. Empfehlenswert, empfehlenswert. Dann bin ich auf dem richtigen Wege. Dann. Okay, ich danke dir. Ja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Ich werde aber raufquatschen, wenn ich Fanny van Dunn spiele. Ja, nicht, dass sie jetzt hier alle zusammengeschnitten werden können und keiner mehr die Platte kauft. Wer braucht das Geld? Ich mache keinen Spaß. Ja, kannst du ein Spendenkonto einrichten. So dicker hat das nicht. Nee, Spendenkonto ist auch peinlich. Ja? Ja, ja. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Wobei, wie gesagt, warum ich da jetzt Danke sage? Mann, oh Mann, ey. Überschießende Höflichkeit ist. Tag, wer bist denn du? Petra. Petra, ja. Wir waren vorhin schon mal irgendwie. Naja, ganz am Anfang, als Erste. Du, das tut mir aber leid. Da hat mich dein Kollege ganz sportlich aus der Leitung gekickt. Das war Icke, glaube ich. Der, mein Kollege war Icke. Mhm. Oh, ist mir das peinlich. Petra? Ja? Du sparst? Ja, eigentlich. Nee, oder nicht? Nicht. Nee? Verachtest du Sparer vielleicht? Was ich vorhin erzählt habe, ich habe das nicht ganz mitgekriegt von Anfang an mit den Schildkröten und mit den Kaninchen. Ja. Ja, also ich habe auch zwei Schildkröten und ein Kaninchen, das war ich überhaupt nicht. Ey. Ja, wir sind hier in der Gartensendung jetzt, du und dein Garten, jetzt ist die Sonne, die Natur ist noch 2 Monate zurück, jetzt knallt die Sonne, da holt die, nee. Ja, du sparst nicht mit Kaninchen. Nee, dabei spare ich mir überhaupt nicht, weil die müssen ja fressen und so. Ach und so. Das kostet ja doch alles. Ja, nee, das war jetzt eher eine verstiegene Theorie des Experten Stefan Schwarz, der behauptete, dass im Mittelalter in Bévignon damals Kaninchen als Zahlungsmittel genommen wurden. Ach so. Hat insofern ganz gut, weil die sich ja relativ günstig vermehren, ja. Mhm. Ist ja höher als das, was man heute, wenn man Kaninchen an der Sparkasse anlegt, was man da an Zinsen rauskriegt. Ja, nee, ansonsten bin ich eigentlich noch nie so die große Sparerin gewesen. Ja, aber jetzt hatte ich vor kurzem also ein ganz unangenehmes Erlebnis. Und ach, hab ich auch täglich nahezu. Da habe ich mir gedacht, eigentlich, ja, wäre es besser gewesen, zu dem Zeitpunkt hätte ich mal vielleicht doch was gespart oder doch irgendwie was mal auf die hohe Kante. Ach, du meinst jetzt doch wahrscheinlich auch Geld, ja? Ja, Geld, ja. Ah, und ja. Nachfolgend jetzt kann ich sagen, aus diesem Erlebnis halt, ja, bin ich jetzt bestimmt also ein bisschen sparsamer mit meinen Gefühlen und mit meinem Vertrauen. Da bin ich also, ja, sparsam. Ach, da hast du gewissermaßen Geld ausgegeben und Geld verloren und hortest jetzt als Ersatz Gefühle und Vertrauen. Ja, ja. In der Hoffnung, das dann irgendwann mal umrubeln zu können. Weil ich habe Gefühl und Vertrauen halt investiert, war also ganz groß. Ich denke Geld. Ja, Geld auch, aber in erster Linie halt Vertrauen, ne? Und ja, das war dann also ganz gut. Jetzt kommen wir aber vom Hündchen aufs Stöckchen. Ich kenne einen viel interessanteren Zusammenhang, wäre doch, du hast gewissermaßen Geld verinvestiert und sparst jetzt auf Vertrauen und Gefühle. Ja. In der Hoffnung vielleicht, dass wenn ihr noch Gefühle angehäuft, dass man die verkaufen kann und Geld dafür kriegt wieder. Nee. Dass es sich ausgleicht. Nee, ich bin halt einfach nur vorsichtiger geworden. Also ich, ja, nicht so vertrauensvoll, wie ich halt vorher war und nicht so. Ach so. Ja. Jetzt knickerst du mit dem Vertrauen, aber Geld wirfst du immer noch mit vollen Händen aus dem Fenster. Ja, habe ich ja auch jetzt nicht mehr so. Ach so, jetzt hast du kaum noch Vertrauen und kaum noch Geld. Ei. Ja, böse, böse, ja. Ja, mhm. Wenn jetzt jemand irgendwie besonders viel Vertrauen hätte, ich würde gerne ein Vertrauenskonto für Petra, ein Spendenkonto für Petra einrichten. Nee, also so schlimm ist es ja nicht. Nee? Also aber ein bisschen, ich meine, wenn dir jemand sein Vertrauen schenken würde, dann hättest du gleich wieder mehr. Ja, nee, auf sowas lasse ich mich gar nicht mehr ein. Also nee, ich bin das, jetzt also wirklich, das war also zum... Nee, du kannst ja dein Vertrauen behalten. Ich wollte jetzt bloß jemanden suchen, der dir sein Vertrauen schenkt. Ja. Ja, ja dann hättest du an so jemandem Interesse? Nee, dass jemand dir dein Vertrauen... Ich bin jetzt auf dem Punkt nach... Ja, dann scheinst du aber vertrauensmäßig... Dass ich jetzt sage, also ich mache jetzt also mein Ding alleine und... Ja, aber kann man sich ja schenken. Geschenkt ist geschenkt. Ja, wiederholen ist gestohlen. Ja. Insofern, wieso schlägst du das jetzt so aus? Vertrauen, was dir jemand schenken würde vielleicht? Ja, weil ich halt so schlechte Erfahrungen gemacht schenken. Habe. Ich habe auch gedacht, das Vertrauen ist da gegenseitig und das war also alles nur... Nee, du hast Vertrauen verschenkt und wolltest es dann wieder haben, ne? Ja, genau. Aber wiederholen ist gestohlen. Mhm. Ja, ich habe gedacht, das kommt genau so zurück, weil ist doch eigentlich normal, oder? Jetzt so die Meistbegünstigungsklausel für Vertrauen, ja? Ja. Was der Amerikaner mit dem Chinesen nicht machen will, willst du aber denkst, du funktioniert einfach so von Mensch zu Mensch. Ja, gehe ich mal davon aus, ja. Ja, ist nicht immer so. Immer bin ich davon ausgegangen, ja. Nee. Vertrauen ist möglicherweise erstmal eine Investition, ja, die jetzt aber nicht von vornherein Rendite trägt und sich auszahlt. Ja. Insofern muss man sich überlegen, ob man jetzt Vertrauen verborgt oder ob man es wirklich verschenkt. Ja, ja, ja. Und wenn man es verschenkt, ist vielleicht weg, dann muss man damit leben können. Ich hab eigentlich aus dieser ganzen Sache eigentlich auch gelernt, ja klar. Okay, Petrek, danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo, guten Tag, ist nochmal Sven. Nochmal Sven, Mensch, Meier. Mir ist was eingefallen. Ja. Ist, wo das ganze Geld geblieben ist, was ich beim CD-Kauf gespart habe? Nee, sag mal. Vor telefoniere ich ja laufend. Hier in der Sendung? Ja, zum Beispiel. Ja, weil, also da so, kann ich ja nur froh sein, dass es in der Tat nicht so ist. 30 Mark durftest du, also hier irgendwie 300 Mark im Monat, da hast du noch nicht hierher vertelefoniert, oder? Na, hör auf, du, ich rufe ganz schön oft an. Ja? Ja. Ja, ja, das stimmt, das fällt mir auch gerade auf. Ich bin hier gerade am Besuchen, so. Ja. Nee, oder nicht, ja. Gut, noch wisst, was ich noch kacke finde? Ach, Kacke ist auch ein schönes Freitag. Wort, hört man auch viel zu selten. Sag mal nochmal. Allerdings Freitags. Nee, sag mal nochmal, was du was findest? Was ich nicht gut finde. Nee, so wie vorhin. Du willst nochmal Kacke hören, Kunde, ne? Nee, nicht immer Kacke hören. Du musst schon so ein bisschen unverstellt und unverklemmt und ganz natürlich kommen. Sag ruhig, was ich immer Kacke finde. Also jedenfalls finde ich. Nee, sag mal ruhig so, wie du es eben gesagt hast. Jetzt nochmal von Anfang an, Kunde, ne? Ja. Du, Kutner. Ja? Weißt du eigentlich, was ich so richtig kacke finde? Oh, nee, das war ja irgendwie zu fett betont. Okay. Ey, jetzt stellst du es so raus, da denken die alle, das ist ja irgendwie eine Scheiß-Sendung oder so. Das soll ja auch nicht eintreten. Das glaube ich ja nicht. Sondern das muss richtig natürlich, cool, locker kommen. Irgendwie famos wäre schön oder so. Wird zumindest, senil. Sie? Ja, nee, ist gut. Senil. Gut, ey. Sven, erzähl doch mal, was du so richtig kacke findest. Ja. So muss es kommen, ja? Ja, Kutner. Erzähl mal. Ich finde jetzt also kacke, ne? Ja. Dass ich mir sparen kann, freitags 0 Uhr den Fernseher anzustellen. Ja. Ja, das stimmt. Ist überhaupt nicht gut. Ja, kacke. Ja. Gut, ich danke dir für deinen. Sven, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ach, hau rein, ne? Okay, tschüss. Ey, und weil die Stimme jetzt eben war und weil vorhin der Wunsch kam und weil jetzt, weil ich ja doch auch Missionar bin und versuche, jemanden dazu zu bringen, von Hermann van Veen zu Fanny van Dan zu konversieren. Kann man so sagen, konversieren. Jetzt Fanny van Dan. Juhu! Jetzt kommt der Letzte. Es gibt Sicherheitsgurte für Hunde. Es gibt Uhren, die halten gesund. Es gibt intelligente Raketen. Es gibt Duschen für den Mund. Es gibt Schokolade für Vögel, es gibt Schönheitskuren für Katzen, es gibt gefährliche Kugelschreiber, es gibt sogar was gegen Glatzen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Es gibt Dragees gegen Schüchternheit, es gibt Witze, die sind spitze. Es gibt Filme und Videos, die gegen die Sonne schützen. Es gibt den großen Lauschangriff, es gibt Oliven so groß wie Melonen. Es gibt Pillen gegen Doofheit, es gibt extreme Situationen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Sie sagen, für das Glück ist es nie zu spät. Es wartet zwischen Wirklichkeit und Realität. Das Geld liegt auf der Straße, so große Haufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Dankeschön. Merci. Das war ja schon wieder Ficken in der Sendung. Ey, das hätte ich mir sparen können, glaube ich. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, manchmal bin ich unnachgiebig. Nee, aber dann bin ich eben nachgiebig. Hallo. So, liegt das an mir oder an euch? Immer wieder die... Ja? Ja, hier ist Klaus-Peter. Aber Klaus-Peter, wieso dauert das denn so lange? Sag mal, dass so Menschen wie du... Du hast mich doch jetzt gerade erst reingeschaut. Na stimmt, ich habe fünfmal Hallo, Hallo, Hallo gesagt. Ja, aber ich habe es hier nur einmal am Telefon gehabt. Dein Hallo. Ach, echt? Da klaut einer zwischendurch, ja, du. Ja, wahrscheinlich. Mann, oh Mann, pass mal, was man sagt. Ja, nicht so allzu attraktive Worte rauslassen. Hm. Sonst kommt das alles gar nicht mehr an beim Hörer. Ja. Wird irgendwie umgelenkt. Ja, Klaus Peter. Ja. Na, wie ist es denn so? Naja, wie soll's sein, wa? Ja, ist ja. Gut ist es, gut ist es, ja. Mhm. Bist du ein Sparer? Ja. Ja. Sag mal, Klaus Peter, knackig so im linken Ohr bei dir? Aber du hast ja nur im Mono. Nee, weniger. Ich knacke hier bei mir. Ja, gut, so, Klaus Peter? Ja, ja, ich bin noch da. Ja? Ja, ja, auch wenn ich manchmal ein bisschen knacke. Ja, liebe Menschen draußen an Radiogeräten, jetzt ist Klaus Peter, der hat jetzt hier angerufen, weil er was zum Thema sagen will. Mhm. Das Thema ist ja Sparen, Klaus Peter. Ja. Ja, woran, Klaus Peter? Also ich spare. Glaubst du? Woran glaubst du? Woran ich glaube? Ja. Dass Sparen zuweilen einen Nutzeffekt bringen kann. Ach. Aber nur, wenn man an dem spart, was man auch wirklich einsparen will. Also ich spare zum Beispiel an Büchern. Du sparst an Büchern? Und dann? Ja, weiß ich nicht. Mein großer Traum ist ja eigentlich mal richtig Alzheimer kriegen. Da brauche ich bloß noch eins, wisst du. Das kann ich dann immer wieder lesen. Ah ja, ist klar. Ja, und dadurch, dass du jetzt an Büchern sparst, hast du auch viel, viel freie Regale so. Nee, eben nicht. Ich habe volle Regale. Deshalb muss ich ja sparen an Büchern. Also der Spruch in unserer Familie heißt, schenk mir kein Buch, ich habe schon eins. Ja. Vielleicht sollte ich mir auch ein größeres Regal kaufen, aber das ist ja auch doof. Gut. Dann sparst du jetzt also an... Bringt das noch anderen irgendwie positiven Effekt? Außer der Hoffnung, Alzheimer zu kriegen? Ja, also zum Beispiel, also meiner Freundin lese ich ab und zu mal aus dem Buch vor, dann wird es halt langsamer gelesen. Ja, also sie kann das dann auch fassen vom Inhalt her. Ja. Ach na, das ist ja schön, das stellt dann auch Intimität her, ne? Ja, das ist natürlich. Ja? Hm? Okay, danke dir. Manchmal lasse ich mir auch von anderen Leuten vorlesen. Von deiner Freundin zum Beispiel, nehme ich an. Nö. Ja? Nur, dass der Text dir relativ vertraut vorkommt. Vorlesen lassen. Das ist ganz nett, brauche ich mir es nicht zu kaufen. Ja. Oder ich hole es mir dann im Antiquariat, wenn es ein bisschen billiger ist. Gut, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Mann, so schüchtern muss man ja nicht sein. Man kann ja wenigstens antworten und sagen, ach, ich bin zu verschüchtert, ich traue mich jetzt doch nicht mit dir zu telefonieren. Tag, wer bist denn du? Hallo Kurtner, hier ist Christoph. Tag Christoph, sagst du das nicht so vorwurfsvoll? Was? Echt? Das war volle Pulle, untertonreiche Sendung, das schmeckt mir ja nicht. Nee, das war jetzt kein Unterton, ich war bloß, bin so aufgewacht, siehst du? Also so. Vielen Dank, die ganze Zeit durchgepennt, ja? Der einzige Ehrgeiz ist selber im Radio sich zu hören. Und auf einmal bist du dran, ja. Ja. Ja, ich bin jetzt mal vielleicht der erste Spar, also ich spare auf was Ideelles, ja. Ach, worauf denn? Auf eine Gitarre, ja. Also eine richtig geile Gitarre, so. Aber dann die Musik, die da rauskommt und so, wisst ihr. Also, und denn? Wozu braucht man eine geile Gitarre? Na, zum Gitarre spielen. Kannst du denn Gitarre spielen? Ja, einigermaßen. Also, und spielst du denn auch was eine geile Gitarre überhaupt rechtfertigen würde? Das muss man sich da auch mal überlegen, na, ja? Das kommt alles noch, wisst ihr. Ach, das kommt ja noch, meinst du? Man braucht erstmal eine geile Gitarre und dann wird die Musik toll. Man hat ja schon. Ey, bei Jimmy war es aber genau andersrum. Was? Bei Jimmy war es genau andersrum. Er hat erst geile Musik gemacht und hat er prima Gitarren gehabt. Dann hat er die gleich wieder kaputt gemacht. Ja. Ja. Ja, was würdest du denn spielen, wenn du eine geile Gitarre hättest? Ach, naja, was man so spielt. Was denn? So nachspielen immer, wa? Oder? Naja, weißt du, so mit dem selber machen ist etwas schwieriger. Ach. Also, nee, weißt du, das geht schon. Ich versuche das doch öfter mal so irgendwelche Texte kommen schon und so. Aber das ist doch ganz schön schwierig, muss ich sagen. Mm. Ja. Ja, schwierig ist es. Ja, aber ich wollte noch zum ganz anderen Thema so mit dir mal reden, ob was du da so zu sagen hast und so, oder passt das jetzt nicht? Passt jetzt nicht? Nee, passt jetzt nicht. Nee, du musst warten, bis ein anderes Thema ist. Naja. Ja, jetzt ist ja das Thema Sparen. Nee. Doch, glaub mir. Ja? Ja, ich habe ja Ahnung, was die Sendung hier betrifft. Also ich habe so ungefähr schon einen Überblick. Ach so. Weil ich den Eindruck nicht immer, wenn mir nicht immer gelingt, den Eindruck wirklich irgendwie zu vermitteln. Ja. An jüngere Christopher. Ja, schon klar. Ja? Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hi, hi. Hi, hi, hi, hi. Grüß dich. Sag mal, verstehst du was von Gefühlsbuchhaltung? Ja, doppelte. Na, weil du vorhin gesagt hast, so gute Laune-Konto. Und da dachte ich mir, du bist da ein Spezialist. Ja, denke ich, ja, ich habe jede Menge, also ich habe einen riesen Dispo-Kredit, was schlechte Laune betrifft. Ja, heute. Ja, da kann ich immer in die volle, nee, heute nicht. Ach. Nee, heute zähre ich von der eher schmalen Judenlaune-Rente. Das ist gut. Ja. Ich dachte mir, du wärst eingeweiht in die Geheimnisse der Gefühlsbuchhaltung. Ja, grundsätzlich schon, aber was die gute Laune betrifft, bin ich eben, wie gesagt, Rentier, gute Laune-Rentner, ja. Und die werden ja kaum erhöht, ja, das hält ja kaum, sagen wir jetzt, die Steigerung der guten Launekosten, also vom Koeffizienten her wird er da kaum mitgehalten. Ja, dann müsste wahrscheinlich an der Rate der originellen Anrufer was geändert werden, oder? Ja. Du bist Gefühlsbuchhalter oder suchst jetzt irgendwie eine günstige Anlegemöglichkeit für bestimmte Gefühle, die du im Übermaß hast, wo du denkst, ach, die wollen wir mal sparen, vielleicht brauchen wir sie irgendwann nochmal? Naja, ich wollte mir die Nacht sparen und dachte mir... Die Nacht? Die Nacht ist doch aber nicht direkt ein Gefühl. Nee, ich sag ja, ich bin gelangweilt. Ach so. Das liegt an den originellen Anrufern. Ja. Und jetzt wolltest du die Langeweile hier bei mir loswerden? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte mein Bedauern darüber ausdrücken und wollte sagen, dass ich jetzt ins Bett gehe. Ach so. Ja. Ach ja, ach na Mensch, da bin ich jetzt aber traurig und betroffen. Ja, naja, ist eigentlich nicht deine Schuld, obwohl du auch heute ein bisschen fahrig bist, meiner Meinung. So ein bisschen durch den Wind. Ja, so ein bisschen hektisch. Ja, aber bisschen, trotzdem ausgeschlafen. Bisschen schneller, ach nee, also ich bin alles andere als ausgeschlafen, aber hektisch bin ich. Naja. Ja, Mensch, vielleicht habe ich wieder zu viel Flying Horse getrunken, ja, diese Techno-Droge, mit der ich mich ja mal hochdrehen muss. Aha. Das kann natürlich sein. Naja, gut. Ei. Dann muss ich mich jetzt wieder runterdrehen. Ja, Hauptsache die Anrufer tun ein bisschen was dazu, dass es noch ein bisschen peppt. Dass es noch ein bisschen peppt? Na, will ja gleich mal sehen, ob wir jetzt einen peppigen Anrufer haben. Ich danke dir erstmal für... Peppige Musik vielleicht. Peppig ist so nicht schlecht. Ja? Ja? Alright. Peppig, Kiebig. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo. Hallo. Guten Abend, hey. Hi. Jetzt Dusche, das fliegende Pferd. Wer ist da? Dusche, das fliegende Pferd. Tag, Dusche, das singende Pferd. Und zwar, weißt du, woran ich spare? Ich spare an meiner Sonnencreme. Die letzten Tage ist so geiles Wetter. Ich liege nur am See und lass mir wie sagt man so schön, na, ich werde braun. Wieso stehst du da am See? Damit meine Winterblässe ein bisschen, tja, weißt du. War das so ein kleiner See, dass man nicht die Gelegenheit hatte, sich da hinzulegen, oder wie? Nee, der See ist groß, aber... Der Schatten ist nicht viel und die Sonne ist aber viel und dann lege ich mich da hin. Ach, eben hast du noch gestanden. Ich stehe nicht am See, ich lege mich am See hin. Hast du aber gesagt, ich stehe am See. Gut, da sparst du also an Sonnencreme und dann wirst du volle Pulle braun? Ja, also meine Haut wird braun, sagen wir mal so. Ja, und abends erstmal Hautkrebs. Nee, Krebs habe ich nicht gesehen, aber Schwäne, die haben sich gepaart. Musst du mal sehen, so ein Schwan, der hat dann die Flügel so nach hinten, so ein schöner Paarungstanz. Jetzt sind wir aber hier wieder gleich bei Marquardt und Fanny Fandando. Ja, so eine Sendung ist es aber eigentlich nicht. Nein, also eigentlich wollte ich ja bis dann, dass ich an der Sonnencreme spare. Ah gut, ja, das hast du aber gesagt. Ja. Okay. Okay, dann gut, na. Danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ja, und hier gleich nochmal ein bisschen Musik zum Nachdenken, aber vorher nochmal, man muss es ja nicht immer alles selber ansagen, lass ich jetzt ansagen. Hoffe ich ja nur, dass es funktioniert. Liebe westdeutsche Gewerkschaftler, liebe sozialdemokratische Genossen, liebe westdeutsche Jugendliche, kommt in die DDR, schickt eure Studiendelegationen und guckt euch das selber an. Und die Bauern, die schickt er extra, die sollen die Dörfer gehen und sollen sich mit den Genossenschaftsbauern unterhalten. Und dann sollen sie gucken. Und sollen sich ganz genau ansehen, wie es denn den Bauern geht. Ihr habt ja hier gehört, dass da eine ganze Reihe Genossenschaften sind Millionäre. Bei euch in Westdeutschland werden sie enteignet im Namen der EWG und des Grünen Planes. Hier werden sie Millionäre. Das muss doch eine Ursache haben. Also bitte, liebe westdeutsche Gewerkschaftler und Mitglieder der Bauernverbände, kommt hierher und guckt euch das mal ganz gründlich an. Und recycelt meinen Dreck. Und wenn er ab so weit hört er, wie ich sing. Er macht eine Menge Kohle und denkt, er ist der King. Und wenn er ab so weit hört er, wie ich sing. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Ostler. Und das ist mir nicht peinlich. Bin ein Arbeitsscheuer-Ostler. Und hab mein Spaß dabei. Ich bin frei und ausgewogen. Und das noch nicht mal heimlich. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Ostler. Und hab mein Spaß dabei. Für ein armes Schwein. Probier's doch mal mit Hungerstreik. Auch du kannst uns da sein. Von Kiel bis nach Saarbrücken, wir haben nur ein Ziel. Ein Volk von faulen Säcken, das nur macht, was es will. Vom Rhein bis an die Oder, wo die das Lieder trinkt. Wir geben keine Ruhe, bis auf der letzte Sicht. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Ostler. Und das ist mir nicht peinlich. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Ostler. Und hab mein Spaß dabei. Ich bin frei und ausgewogen. Und das noch nicht mal heimlich. Bin ein Arbeitsscheuer-Ostler. Und hab mein Spaß dabei. Fluchtweg, die Extended Version, die dauert dann allerdings 2 Stunden, läuft zurzeit an der Volksbühne. Golden fließt der Stahl von Frank Castorf. Da tauchtet in der Mitte auch auf, sehr schön gesungen von den anwesenden Bühnenschauspielern. Ansonsten ist es ein ziemlich seltsames Stück. Also Johnny hat voll gekotzt, wir waren zusammen da, haben uns das angeschaut und er konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Da ist dann doch noch so eine komische Ost-West-Grenzscheide. Also nicht, dass ich Johnny jetzt als Westler beschimpfen wollte, aber ein gewisses Verständnis entwickelt sich wahrscheinlich doch nur, wenn man dann irgendwie halbwegs mit dem Osten vertraut ist. Ansonsten die Inszenierung, ach, ich weiß auch nicht, aber schlecht fand ich's nicht. Tach, wer bist denn du da? Ja, hallöchen, ich bin aber mal der mit dem dicken Funktelefon und mit dem miesen Unterton. Ja? Jo, und zwar wollte ich mal was zum Sparen sagen, und zwar spare ich an guter Musik. Und zwar wollte ich dir da ein schönes Lied mal vorspielen. Na, mach mal. Gut. Selber? Ein selbstgemachtes? Nein, das ist nicht selbstgemacht. Ach so, jetzt von irgendeiner Konserve? Wie bitte? Jetzt von irgendeiner CD oder Kassette oder so? Ist jetzt CD. Aber warte, spiel mal kurz an, da bin ich ja gespannt. Gut. Also mich zum Freuen zu bringen. Hey, was singt der da? Man versteht das überhaupt ja nicht. Schornsteinfeger, du hast? Nee, lauter machen hilft nicht. Der nuschelt. Muss ich doch freuen. Wie heißt denn der? Was singt denn der? Schornsteinfeger, du? Der heißt Schornsteinfeger, du hast irgendwie das Mädel rumgemacht oder so. Du hast mit dem Mädel rumgemacht? Nicht rumgemacht, sondern angemacht oder sowas. Angemacht? Ja, warte mal. Also sag mal, da spielt ja mal Musiken vor und weiß selber nicht, was die bedeuten. Was? Sagst du mir deinen Namen nochmal? Ich heiße der Stefan. Ich bin ja ganz am Anfang weitergekommen. Der Stefan, ey, ich bin jetzt aber ein bisschen enttäuscht von dir. Wieso? Dass du mir Musik? Nee, dass du mir Musik vorspielst und selber ja nicht weißt, was die da singen. Danke, Stefan. Gerne geschehen, wa? Enttäuscht dein Jürgen. So, jetzt zeig nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. Hier sind die Leitungen voll und da ruft jetzt im Moment gerade keiner an. Nutzt die Gelegenheit, one of the most sexiest answering machine voices zu hören. 0331 für Potsdam 721 39 32 und da kann man dann kurze Anekdoten oder sogar Novellen zum Thema Sparen loswerden, ja? Alle da angekommen. Tag, wer bist denn du? Ja, Hallöchen. Hallöchen? Ja. Na, da hat's wohl zu einem richtigen Erwachsenen Hallo nicht gereicht. Für die Stimme kann ich nun absolut gar nichts. Nee, aber für das Öhchen. Ja, na, das war die Überraschung, dass ich durchgekommen bin, ne? Achso, und dann sagst du immer Öhchen hinten ran? Wie heißt denn du? Ich heiße Katrin. Katrin Öhchen. Tag, Katrin. Und zwar, wir haben eben ewig lange in einem Duden rumgesucht und? Nach irgendwelchen Worten für dich. Sublim? Und wir sind gekommen zu göttlich, kreativ, höchst anspruchsvoll, schneidig, scharf. Höchst anspruchsvoll ist ja. Schön. Ja, schneidig, muss man sich auch merken. Eine schneidige Musik hören wir jetzt. Toll, ja, ja. Begeisterungswürdig. Begeisterungswürdig, ja. Ne, gefällt ja. Mir nicht. Ja, doch. Unvergesslich. Unvergesslich, sag mal, habt ihr vielleicht so ein Synonymwörterbuch daneben? Nee, das ist ach, ein ganz normaler Duden-Rechtschreibung. Also ah, ja. Oder sechs ja. Nee, Synonymwörterbücher sind auch verschickt. Da schlägt so man. So was hatten wir nicht. Ach, das ist geil. Da schlägst du toll auf oder geil und dann stehen noch lauter andere Worte da, die man hier brauchen kann. Aber ich sollte öfter ein Synonymwörterbuch mit in die Sendung nehmen. Solltest du machen. Ja. Katrin, dann danke ich dir aber jetzt für diese begeisterungswürdig, höchst anspruchsvoll und was war das andere? Schneidig. Das war direkt ein schneidiger Telefonat. Okay, und zu sparen möchtest du nichts hören? Ach doch, sparst du auch? Spart ihr auch? Nee, also eigentlich sparen. Da hinten kichert doch einer immer, wa? Hannes, kicherst du? Ja, siehste, hab ich sofort erkannt. Ja, also an mir geht kein Kichern vorbei. Mhm. Der Hannes kichert. Ist ja das noch nicht aufgefallen? Kennst du den schon länger? Ja. Hast du was mit ihm? Nee. Nee. Der kichert dir zu viel, nehme ich an. Ja. Ja, also ja. Mir jedenfalls wurde er zu viel kichern. Ja, Katrin. Ja. Sparen. Okay, also mit Geld sparen habe ich es nicht so ganz. Aber dafür spare ich meine Zeit für die Schule und für die Hausaufgaben und gebe sie dann für was anderes aus. Ja, das ist sinnvoll, ja. Wahrscheinlich, um jetzt so in Parfümboutiquen rumzuschlendern. Nö, eigentlich weniger. Wofür gibst du denn dann deine Zeit aus? Die du jetzt gespart hast an den Hausaufgaben? Mich mit Leuten zu treffen oder wegzugehen oder... Und lernt man da was, wenn man Leute trifft? Ja, auf alle Fälle. Ich denke manchmal mehr als in der Schule. Wann hast du letztens mal Leute getroffen? Also außer Hannes, der hier gerade rumsitzt und dass heute noch ein paar Freunde da waren... Ja, na dann heute wahrscheinlich. Hast du heute Leute getroffen wieder, genau. Ja? Und was hast du letztens in der Schule gelernt? Da ich heute wieder den ersten Tag in der Schule bin, nicht so viel. Ja. Also außer in Psychologie über Attraktivität effektiv gar nicht. Ach, und sonst, was waren die anderen Fächer heute? Außer Attraktivitätskunde? Was hast du bei Attraktivität gelernt? Also wir haben eine Arbeit geschrieben und zum Beispiel, dass Nähe und alles Mögliche sehr attraktiv wirken kann. Nähe? Ja. Na, das ist doch aber so ein bisschen randschmierig, oder? Ist doch, wenn ihr, nimm mal an, du stehst jetzt irgendwo rum, bist in einem Café. Und jetzt kommt einer Jans richtig auf Nähe ran. Da wird der dadurch attraktiv? Da denkt man doch gleich, was will der Kerl? Ist der schwierig, ist der aufdringlich? Ja, höchst aufdringlungswürdig. Na, ich kann es meinem Lehrer ja mal erklären. Dass es doch nicht so ist. Na, oder mir. Weiß ich, da stand einfach Nähe. Ja, da stand einfach, da hast du einfach hingeschrieben, Nähe und schon ist man attraktiv. Nee, also da war schon noch ein bisschen mehr Wissen, aber ich sehe, ich hätte vorher mit dir telefonieren sollen, ne? Ja. Die Arbeit und was hast du denn aber heute im Treffen mit den Leuten gelernt? Oh, was habe ich da gelernt? Ja, also würde ich jetzt sagen, ich habe heute weiter nichts gelernt, würde ich wahrscheinlich... Mann, heute sieht es doch so aus, als ob Schule besser gewesen wäre, ja, als Leute treffen. Als ob Schule mehr gebracht hat, trotzdem nicht viel passiert ist. War dann mal eine Ausnahme, ne? War eine Ausnahme, bist du ganz sicher? Was hast du denn gestern beim Treffen von Leuten gelernt? Also bis gestern war ich noch im Krankenhaus und da kamen die Leute zu mir und da habe ich höchstens gelernt, ja, dass man halt in solchen Momenten sieht, ob man Freunde hat oder nicht und wer kommt. Ja. Und es kam eine ganze Menge. Ja. Also habe ich da was gelernt. Ja. Ja. Aber Infinitesimalrechnung lernt man nicht beim Treffen mit Freunden, oder? Hannes hat gerade dazwischen gequatscht. Ich konnte dir leider nicht zuhören. Entschuldigung. Infinitesimalrechnung lernt man nicht beim Treffen mit Freunden. Nein. Daran solltest du allerdings auch denken. Man braucht es im späteren Leben mal. Ja, Infinitesimalrechnung. Nein, auf alle Fälle. Man braucht Freunde, aber man braucht auch Infinitesimalrechnung. Ja. Ja? Oder? Ja, oder ein gehöriges Maß an Neoplasmenverständlichkeit. Okay. Ja? Ich danke dir aber trotzdem erstmal für deinen Anruf. Ja. Katrin. Gut. Ja, und für das, wie war denn das? Warte mal. Höchst anspruchsvoll, bewunderungswürdig. Ja. Und, ach, schneidig. Begeisterungswürdig. Begeisterungswürdig und schneidig. Ja, wir hatten dann auch noch ästhetisch und kurant. Das ist veraltet für gängig. Kurant? Kurant. Ja, aber gängig sagt man ja nicht zu Musik. Also zu Musik, eine gängige Musik, also die man andauernd hört. Und ja, nee, na, so eine Musik will ich ja nicht spielen hier. Nee, das weiß ich. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und benutze jetzt gleich mal eine deiner Adjektive. Darf ich das? Ja. Ja. Ja? Vielen Dank, grüß den Hannes schön. Mach ich. Der kichert doch gleich wieder, oder? Siehst du? Nee, er hat nicht gekichert. Ach so, und ich weiß, dass ich an der Stelle nicht grüßen kann, deswegen grüße ich Dani nicht, okay? Okay, das ist sehr aufmerksam von dir. Tschüss. So, dann wollen wir jetzt mal eine höchst Schneidemusik stammen, die aus einer spielen, die aus einer Gesellschaft stammte, die doch recht sparsam war, wenngleich, sagen wir mal, an toter Arbeit, rotem Fahnentuch und lebendiger Arbeit, Parteiarbeit kaum gespart wurde. Ein junger Pionier, der hörte vom Papa, im Winter ist das Futter knapp, drum nimmt der Tierpark Eichen ab, ein Eichenbaum steht da. Ein junger Pionier geht zu dem Eichenstamm, liest einen Eimer Eichen auf, kommt Manfred an im Dauerlauf, da lesen sie zusammen. Zwei junge Pioniere lesen jetzt zusammen. Da kommt die kleine Annie an, fragt, ob sie auch mitlesen kann. Ja, gut für Vietnam. Drei junge Pioniere lesen alles blank. Kommt Fritz mit einer Stange im Trab und schlägt noch viele Eicheln ab, die ganze Straße lang. Vier junge Pioniere lesen Eicheln auf. Kommt Klaus mit einem Besen an und zeigt, wie gut er fegen kann, die Eichelbeeren zuhauf. Fünf junge Pioniere, die sind ganz schön fix. Die Monika hat Stiefel an und kommt bis an die Nesseln ran. Den Stiefeln macht das nix. Sechs Pioniere sammeln, singen dabei laut. Und Monis Hund streicht Eicheln ein. Kommt dieser mit dem Krankenbein, passt auf, dass er nicht klaut. Sieben junge Pioniere arbeiten geschwind. Kommt Susi an im Arbeitsrock. Die Oma schnitt vom vierten Stock. Sieht, dass es acht schon sind. Acht junge Pioniere sammeln alles auf. Und wie sie grad zusammenschauen, kommt Ede an mit einem Kahn und lädt den Haufen auf. Neun junge Pioniere wissen keinen Rat. Wie kriegt man nur die Eichel vom? Zum Glück kommt gerade Hans vom Hof, der ja ein Fahrrad hat. Zehn junge Pioniere sind nun aber froh. Doch die VP hält Händchen an, denn er hat keine Klingel dran. Die gibt's in der HO. Zehn junge Pioniere stehen da beisammen. Die Klingel kriegen sie geschenkt, denn der HO-Verkäufer denkt ja auch an Vietnam. Zehn junge Pioniere haben jetzt viel Geld. Das zahlen sie für Vietnam ein. Dafür ist keine Hand zu klein und jeder Pfennig zählt. 0 Uhr und 30 Minuten inzwischen. Fritz, Kurzinfo. Kanzlerrunde. Das Spitzentreffen von Arbeitgebern und Gewerkschaften mit Bundeskanzler Kohl zu den geplanten Sozialkürzungen ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. DGB-Chef Schulte sagte am späten Abend, die Bundesregierung halte an ihrer Absicht fest, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einzuschränken. Appell. Der libanesische Staatspräsident Ravi hat die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen, den israelischen Angriffen Einhalt zu gebieten. Unschuldige Menschen kämen ums Leben, sagte er vor der UNO-Vollversammlung in New York. Israel verteidigte sein Vorgehen als Reaktion auf die Militäraktionen der Hisbollah-Miliz. Ultimatum. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wird einen Sonderparteitag einberufen, falls die CDU-Finanzministerin Klee den nicht bis zum Donnerstag ihren Rücktritt erklärt. Das beschloss am Abend überraschend der SPD-Landesvorstand in Schwerin. Die CDU wies die Forderung umgehend zurück. Waldbrand. In der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl hat es heute ein Großfeuer gegeben. Dadurch gelangte radioaktiver Staub in die Luft. Etwa 150 ehemalige Bewohner, die traditionell zum Jahrestag des Reaktorunglücks ihre alte Heimat besuchen dürfen, mussten evakuiert werden. Verwirrspiel. Über das Schicksal des tschetschenischen Rebellenchefs Dudajew herrscht immer noch Unklarheit. Ein Vertreter hatte berichtet, er sei bei einem russischen Raketenangriff ums Leben gekommen. Andere Quellen bezweifeln diese Nachricht. Wetter. Heute stark bewölkt, Regen, nur noch 15 bis 20 Grad. Verkehr. Sparen wir uns gute Fahrt. Berlin? Berlin. Berlin. Ja. Was ja? Ich habe keine Ahnung. Spiel mir das Lied vom Brot, Baby. Warum? Fettes Brot sind am Sonntag, den 28. April in Berlin in der... In der Gaststube. Huxley's. Genau so. Hast du die schon mal live gesehen, Mann? Sie spielten nicht ehrlich. Fettes Brot, live in Berlin. Sonntag, 28. April, 19 Uhr im Huxley's. Präsentiert von Fritz. Damit ist meine Vermutung bestätigt. Also auf, Jungs. Das ist eine großartige Idee. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wer lernt die Vokabel nicht? Wer spielt's grad beim Englischunterricht? Für Katrin jetzt und Heiner oder wie heißt. Der hört gar nicht hin. Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn. Der knistert mit Papier, ho ho hi hi. Und wer schießt auf das Katheder mit Kaugummi? Charlie Brown, Charlie Brown, ist ein Clown. Der Charlie Brown, ja, wenn der Lehrer spricht, der hört gar nicht hin. Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn. Der hat nur immer Unsinn im Sinn. Ja, wer jetzt wissen will, wie diese Hamburger Band heißt, das waren die Honey Twins. Tag, wer bist denn du? Honey. Hallo? Ja. Hey, da habe ich doch Honey recht gesagt, oder? Ja, ich wollte über Spahn sprechen. Ja, Honey, sprechen wir über Spahn. Wie heißt denn du? Ich heiße Susanne. Susanne, hi Susanne. Hi. Ja, und zwar wollte ich nur sagen, dass ich oft und gerne an Bemerkungen spare. An Bemerkungen? Also ja. Altklugen Bemerkungen? Ja, sowas sowieso. Aber. Was heißt denn ja sowieso? Ja, das war ja schon wieder eine, an der du jetzt offensichtlich nicht gespart hast. Nein, weil ich hasse altkluge Bemerkungen. Also, wenn irgendwas überflüssig ist, dann kann man es doch gleich weglassen, dann ja. Ist es gar nicht mehr überflüssig. Ja, also. Die sparst du dir, altkluge. Ja. Ja, wobei sparen ist ja dann wahrscheinlich doch nicht der rechte Begriff, ne? Du hast ja jetzt nicht die Absicht, besonders viele altkluge Bemerkungen zu horten. Oder? Um die irgendwann mal zum Einsatz zu bringen. Ja, denkst du etwa, wenn man spart, dass man dann das auch gleichzeitig irgendwie hortet? Also ja, na, sparen ist doch eigentlich erstmal zusammentragen, einen Schatz anlegen. Nein, guck mal. Für irgendeinen Zweck. Nee, du, guck mal. Nee, du. Wenn ich jetzt irgendwie spare, dann muss es doch nicht irgendwo anders hingehen, weil es kann ja auch einfach wegbleiben. Ja, aber sparen kann man ja nur, wenn es quasi da ist, ja? Hm? Und dann spart man das aber und gibt es jetzt nicht in die Öffentlichkeit, gibt es nicht aus, ja, die altklugen Bemerkungen, sondern spart ihr eben. Tut ihr auf ein altkluges Bemerkungskonto. Mhm. Oder einen altklugen Bemerkungssparstrumpf. Na gut, dann komme ich jetzt mal mit etwas Materialistischem, okay? Also, ich spare auch an Teebeuteln. Was hältst du davon? Wie sieht das aus? Du hängst dann immer das andere Ende ins Wasser, ja? Und also, da kann man dann öfter aufbrühen. Soll ich das jetzt mal erklären? Ja, erklär mir mal. Okay. Und zwar habe ich mir vor kurzem Brennnesseltee gekauft, ja. Also was hast du dir gekauft? Wie? Brennnesseltee. Ja, Brennnesseltee. Im Beutel? Die werden auch im Beutel ausgeliefert? Genau. Brennnesseltee im Beutel, kick an. Ja, genau. Die Beutelindustrie macht ja voll nichts halt. Ja. Ja, im Osten haben sie ja nur Dederon auf Beuteln gezogen. Also auf der Verpackung steht drauf, unter Anwendung und so weiter, dass man doch pro Tasse, ja, also so eine 0,25 Liter Tasse oder so, zwei Teebeutel nehmen soll. Ja. Und das erschien mir so ziemlich viel. Und da dachte ich mir, ach na klar, die schreiben hier rauf, zwei Teebeutel pro Tasse. Ich werde, das reicht auch für eine Kanne aus. Und jetzt koche ich mir also immer meinen Brennnesseltee mit zwei Beuteln pro Kanne. Und das sind 1,25 Liter, also spare ich im Endeffekt. Okay. Susanne, das ist jetzt, ich weiß nicht, wir haben vorhin kurz, Susanne, ich habe mit Katrin ja über Attraktivität gesprochen. Ja? Ja, da scheint mir Nähe doch attraktiver zu sein als Teebeutelknausereien. Ja, okay. Ja? Na, wieso, wenn ich von meiner Bemerkung nichts hören wollte? Ja, also ich meine... Naja, dass es dann aber so harsch zur Sache geht. welche Wirkung verspricht denn Brennnesseltee? Das ist blutreinigend. Aber daran hast du kein Interesse, dass jetzt dein Blut ordentlich gereinigt wird. Oder du denkst, auch hin und wieder mal einen Schonwaschgang, ja? Zwei Beutel für anderthalb Liter eben muss auch reichen. Klar. Ja? So schmutzig wird mein Blut schon nicht sein. Hm? Ja. Und kriegst du manchmal nach, wie zu Hause ist das Blut? Ja? Ist sauberer geworden in letzter Zeit? Was? Ist es sauberer geworden? Keine Ahnung. Ach, du kontrollierst es dann nicht mal. Du sparst einfach nur, aber in der festen Absicht, dein Blut zu reinigen? Denkst du aber nicht zu viel? Sparen war schön? Ja? Ich habe nicht unbedingt die feste Absicht, aber mein Gott, also ich meine, der Tee schmeckt mir ganz gut, ja? Ja. Und, naja, mein Gott, und nebenbei ist er noch blutreinigend und das ist doch ganz gut, also wieso nicht? Da kann er doch aber ja nicht sein, wenn er falsch konzentriert ist. Na, ich denke mir lieber ja, nur ein bisschen Brennnessel. Ey, da bleibt doch ein Grauschleier zurück in deinem Blut. Quatsch. Natürlich! Wenn man da nicht richtig dosiert... Oder vielleicht musst du mal mit Brennnesseltee Perls probieren. Aha. Hm. Hm. Naja, gut. Susanne, und kick dir mal dein Blut an. Ich wette, dass da ein Grauschleier drauf ist. Ja, oder dass Kakaoflecken zum Beispiel nicht raussehen. Du bist ein Arsch, weißt du das? Echt? Ja. Warum denn? Nur weil ich dir gute Ratschläge gebe, sage mal? Nein, aber Mädel, ich weiß nicht, ob du dich jetzt daran nicht nur so nicht, aufgeilst. Nicht nur altklug, jetzt so eine Bemerkung zum Beispiel. Ja, das ist ja eine extrem überaltkluge Bemerkung, sondern auch noch gute Ratschläge verachtend. Mhm. Ja, anstatt die zu sparen und zu horten, Susanne. Na, du musst beachten, dass ich an diesem Punkt ja auch schon wieder meine Bemerkung gespart hatte. Also ich meine, bei dir hat es einfach mal keinen Sinn, verstehst du? Was hat keinen Sinn? Na, egal, was man zurechtredet, du kommst wie soll ich sagen, also ich meine, das ist ja eigentlich gerade... Nee, Susanne, das wollen wir jetzt mal ausdiskutieren, ja, das kann ich ja nicht so einfach so auf mir sitzen lassen, da müssen wir mal ruhig drüber reden. Na, okay. Dann sage mal jetzt. Also, was soll ich jetzt mal sagen? Na, mal eine konkrete Frage. Sag erstmal einfach so zum Beispiel. Was soll ich jetzt zum Beispiel sagen? Zum Beispiel. Na, so kommt aber kein Gespräch in Gang, Susanne. Na, aber du kannst jetzt nicht von mir verlangen, dass ich sage, was du sagen sollst. Aha. Naja, das ist aber kein guter Radiomoderator, meinst du nicht auch? Ist kein guter Radiomoderator, der den Anrufer nicht seine Worte in den Mund legt. Das habe ich nicht gesagt. Nee, du hast ja nichts gesagt, das ist ja das Problem. Ja, jetzt lege ich dir mal Worte in den Mund und dann behauptest du nur, da kann ich nur sagen, das ist aber kein guter Anrufer. Aha. Ja, der Worte in den Mund gelegt haben will und sie dann doch nicht nimmt. Mhm. Sondern nur quasi wiederkäut und dann aber noch ausspuckt und gleich und noch kritisiert. Mhm. Ich meine, war doch erstmal eine schöne Arbeitshypothese. Du bist ein Arsch. Ja? Und jetzt kommen eben so richtige Schlussfolgerungen. Mhm. Ja, Schlussfiguren. Ja. Weil A, B. Ja? Aus A folgt B. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Wieso muss aus A B folgen? Das ist absoluter Quatsch. Weil wenn B, habe ich jetzt, ich habe gerade gesagt, wieso muss an, ich meine das jetzt andersrum, ja, also nochmal, wieso muss B aus A folgen? Weil wenn B aus A folgt, dann braucht man es gar nicht als Einzelpunkt aufzuführen, weil es ja schon selbstverständlich. Dann braucht man bloß, nee, du sagst ja bloß B. Ich warte jetzt auf A. Sag mal A. Ah, okay. Ja, also, sehr kryptisch und aber auch sehr abgekürzt. Ich will A von mir hören. Ah, nee, du sagst ja nicht A, du sagst Arsch bestimmt, oder? Nein. Darum habe ich mit B angefangen. Zum Beispiel wie bezaubernd. Ey, sag mal, du brauchst dich nicht beschweren, dass ich nichts sage, wenn du mich einfach nicht ausreden lässt. Also ich meine, wenn du nicht willst, dann ist es dein Bier. Ich meine, das stört mich überhaupt nicht, verstehst du? Susanne? Ja? Ich will. Was willst du? Okay, also A. Eben das ist es. Ich verstehe nicht, was du daran so toll findest. Irgendwie immer mit deinen Hörern so, wie soll ich sagen? Also an allem musst du irgendwie was finden, was du verdrehen kannst. Oder du kannst nicht einfach mal ein ganz stinknormales Telefongespräch führen zu deinem Thema. Du preist immer dein Thema Sparen, Sparen, Sparen hoch. Ja, und selber, ich weiß nicht, also ich komme damit nicht so ganz klar. Ah, du, ich weiß nicht, ist jetzt aber nicht gerade eine Argumentation, die durch besondere Schlüssigkeit überzeugt. Da muss ich jetzt, tut mir leid, wieder dran rumkritteln, Susanne. Aha. Noch was anderes irgendwie? Ja, liegt dir noch was auf dem Herzen? Also ich hab jetzt keine Worte mehr, die ich dir in den Mund legen wollte. Gibt ja bloß wieder Ärger. Gibt ja bloß wieder Ärger, ja? Ich bin auf den Inhalt meiner Meinung gerade eingegangen. Nein, du hast dir gerade nur eine Wortgruppe rausgepickt. Susanne, dann gebe ich mir jetzt Mühe und gehe auf den Inhalt deiner eben gesagten Worte ein und würde mich deiner Meinung anschließen. Susanne, ich weiß auch nicht. Du weißt auch nicht? Ja. Dann sind wir ja mal bei deiner Meinung. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Tschüss. Mensch, Maya, habt ihr manchmal doch richtige Herausforderungen und ganz komplizierte Gespräche. Wer bist denn du da? Hallo, ich bin Heike. Tag, Heike. Ich spare an Buchstaben. Ungewollt, aber mitunter ist es ganz praktisch. Ja? Mhm. An welchen denn? Also eigentlich muss ich sagen, dass ich seit der 10. Klasse bemüht bin, Hochdeutsch zu sprechen, seitdem ich aber wieder in Berlin bin. Also ungefähr jetzt 3 Jahre, Berliner ich ständig und da spare ich halt an Buchstaben wie bei anstelle eine sage ich dann nee, ne, also ne, zehn ah, ja, oder nicht, so. Nicht. Oder nicht anstatt nicht oder auch anstatt auch und sowas. Und der Vorteil aber ist, ich spare halt Zeit. Und wenn ich mir halt Wortduelle mit meiner Schwester oder mit irgendwelchen Freunden liefere, kann ich dann irgendwann einigermaßen mithalten. Aber jetzt hast du zum Beispiel, aber andererseits verschwendest du an anderer Stelle wieder Worte, ja? Du sparst Buchstaben, aber verschwendest Worte und sagst zum Beispiel halt. Wenn ich mich halt mit meiner Schwester streite, und halt braucht es weder berlinerisch, noch braucht man's. Macht überhaupt keinen Sinn, reine Sprechverschwendung. Okay, lass ich auch sofort weg. Stimmt. Stimmt, war jetzt ein Satz ganz ohne Halt. Hm? Ein haltloser Satz. Ein haltloser. Ja. Heike, schön. Hast du so, hauptsächlich sparst du dann aber wahrscheinlich am E, oder? Ja, das meiste. Oder halt am T, wie bei nicht. Oder, Kurve anstatt Kaufe, aber sage ich eigentlich nicht so oft. Also doch, das Kurve. E kommt am meisten mit. Aber das ist ja dann eher ausgetauscht, weil Kurve, Kaufe ist ja eigentlich bloß Au. Oder, ja, wobei Au besteht ja aus 2 Buchstaben. Dass ich halt Tag sage anstatt guten Tag. Ja, da spare ich ja auch viel. Namt. Stimmt. Ja? Klingt zwar besser, klingt auch irgendwie besser, aber muss ja eigentlich nicht sein. Nabend? Namt klingt cooler. Oder? Nee, guten Abend klingt besser? Naja. Ach, das klingt so ein bisschen Nase erhoben, oder? Stimmt. So ein bisschen, ach, ich bin eben doch was Besseres. Stimmt. Ja? Und wenn man was Besseres ist, kann man auch einen Abend sagen. Und, weiß ich jetzt auch nicht. Siehst du, jetzt hat mich die Susanne hat mich völlig verwirrt. Ja, weiß auch nicht. Sprachlos. Da bin ich jetzt gelandet, beim weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Heike. Hm? Danke. Bitte. Dank. Haha, wieder ein Ehespart. Tschüss, Heike. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo Kuttner, hier ist Thomas. Tag Thomas. Und zwar von wegen Sparen. Ich werde das nächste Mal sparen, nach Charlottenburg zu fahren, wenn da ein Expertengespräch ist. Wohin zu fahren? Nach Charlottenburg. Wieso bist du nach... Und wieso bist du jetzt heute ausgerechnet, wo ein Expertengespräch war, nach Charlottenburg gefahren? Nein, ich war gestern beim Expertengespräch in Charlottenburg. Und, ah ja. Naja, das werde ich mir halt in Zukunft halt sparen. Ja, ja. Aber du brauchst doch, da gibt es ja keine Probleme. Die Lohn werden in Charlottenburg jetzt nicht stattfinden mehr. Nee, nee, ist klar. Also ja? Ist klar. Insofern ist das eine ziemlich kluge Maßnahme von dir. Ja, du wärst genau. Jetzt möglicherweise immer nach Charlottenburg gefahren, ohne dass jetzt Expertengespräche stattfinden. Und das wäre ja doch blöde. Wie viel kostet dich eine Fahrt nach Charlottenburg? Nichts. Nichts? Nee. Ja, na dann sparst du ja nicht mal was, wenn du nicht mehr fährst. Nein. Also dafür, wenn es nichts kostet, kannst du natürlich auch mal nach Charlottenburg fahren. Nee, ich spare Zeit. Und was machst du damit? Ich lese. Was machst du? Ich lese. Du machst was? Lesen. Leben. Lesen. Bücher lesen. Lesen? Ja. Ach toll. Ja. Ja, dann lies schön weiter. Jo. Tschüss. Ciao. Dann spiele ich an der Stelle nochmal eine Musik, oder? Mann, oh Mann. Jetzt ist, ah nö, dann telefonieren wir einfach noch ein bisschen. Hallo? Hallo? Ja. Ja, hier ist Ina. Tag, Ina. Wie geht's? ich spare an Träume. An Träumen? Ja. Wieso und ditte? Naja, ich produziere sie und dann irgendwann, wenn ich sie mal wieder haben möchte, kram ich sie mir aus dem Gedächtnis raus. Ach so, du hebst dir alle deine Träume schön auf? Die besonderen. Ja, die besonderen. Und gibt es so Situationen, in denen man dann bestimmte Träume braucht? Och, naja, wenn man gerade Langeweile hat oder sich freuen will. Ach, und dann denkst du, es ist besser als Fernsehen jetzt zum Beispiel? Interessanter. Ja? Und dann werden alte Träume nochmal nachgeträumt? Ja. Nutzen die sich eigentlich ab beim Nachträumen? Nö, eigentlich nicht. Was ist denn jetzt dein meistgeträumter Traum? Ja, eigentlich ist es immer nur eins, also mehrere Träume, bloß die träume ich so, also denke ich nochmal nach. Wie viele Träume hast du jetzt schon gespart, so ungefähr? Weiß ich nicht, 10 vielleicht, also ich kann mich an einen von ganz früher noch erinnern. 10. Ach, und wie oft hast du den jetzt schon so nachgeträumt eben? 5 Mal, also ich weiß es nicht genau. Und, immer so mal dran erinnert oder so. Und verbleichen da die Farben? Wird er irgendwie anders? Also ein bisschen, dass er irgendwie abgriffig wird? Nö, eigentlich nicht. Nicht? Nur wenn man erzählt. Also erzählen könnte man nicht. Ja. Nee, dann will ich mir den auch nicht erzählen lassen. Nicht, dass er denn ein schöner Traum flöten wird. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Schön, vielen Dank für deinen Anruf. Hm, tschüss. So, mal sehen, ob hier jetzt noch... Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Hallo, ich bin Björn. Tag, Björn. Ja, mein Lieber, ich wollte... Kurzer Name, ja, mein Lieber ist ja toll. Ach so, wird gerne angesprochen. Das hörst du gerne, ne? Ja, du kannst auch sagen, Tag, Väterchen, ja, das kommt natürlich auch total gut an hier. Ich wollte mich erstmal über deine lustbetonte Musik freuen. Welche lustbetonte Musik? Ja, die du so spielst die ganze Zeit. Du meinst jetzt hier Saufen von Funny Fantan? Ja, extrem lustbetont, du, mein Lieber. Oder auch die nette Punkmusik, wo vorher der, war das Erich, der da geredet hat? Ja, das war die Band hieß übrigens, nee, das war nicht Erich, das war Walter Ulbricht. Ach, Ulbricht war das? Ja, dass die sich so ähneln, wa? Nee, die ähneln sich ja nicht. Nee? Nee, nur wenn was... Von wo kommst denn du? Aus Leipzig. Ja, ehrlich? Mhm. Mensch, Walter war in Leipzig ein Alter. Was sagst du? Walter, Alter, war in Leipzig. Ach so. Ja, war, ist aber auch relativ, also kaum zu überhören. Wieder was gelernt. Ja. Das freut mich immer. Und dann war Fluchtweg. Muss man mal ein bisschen Promotion machen, aha, der arbeitsscheue Ostler. Alles klar, mach das. Gut, okay, danke dir für deinen Anruf. Warte mal. Ja? Ich wollte noch über den höchst interessanten Aspekt des Sich-Aufsparens reden. Ach, Sich-Aufsparen, ja, ist ja interessant. Also im Grunde kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Mir fällt immer da nur ein bisschen Missverständnis ein. Beziehungsweise... Beim Begriff des Sich-Aufsparens. Ja. Genau, weil das hört man ja immer so, wenn sich Leute für die Ehe aufsparen. Ja, so ihre Jungfräulichkeit bewahren. Ja, genau. Ja, na, das können Männer ja auch, wenngleich es da schwerer zu kontrollieren ist. Ja, wa? Hm, finde ich auch. Ja. Also ich habe es auch von Männern überhaupt nicht so gehört, ne? Wobei, bei den Amis ist es, glaube ich, gerade wieder total angesagt. Mhm. Ja, als Jungfrau beziehungsweise Jungmann in die Ehe gehen. Aha. Und du selber... Wahrscheinlich schon defloriert, oder? Ja. Ach, wer war denn die Verbrecherin? Die Verbrecherin hat mir gleich ein Kind gemacht. Mein lieber Scholli. Das sage ich dir, du. Ja, und dann musstest du da heiraten, ist klar. Da hat man sich aufgespart eigentlich, ne? Ach, da hast du dich eigentlich für jemand anders aufgespart? Nee. Nee? Das nur nicht. Also hast nicht nur sowas, aber dann war es auf einmal da, ne? Und das ging dann schneller mit dem Sparguthaben auflösen, als man dachte. Ne? Ja, und jetzt kaum noch was da, oder? Ach, na ja. Ja. Du hast dich selbst aufgespart, aber sehr ziellos, ja? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte ja nur drüber reden. Ach so, du hast dich selber ja nicht aufgespart. Ach nö, überhaupt nicht. Warum soll ich mich aufsparen? Ich bin gegen Sparen. Grundsätzlich gegen Sparen? Ja, eigentlich schon. Du denkst, raus mit allem, was man hat. Ja, aber sicher. Wissen, Geld, Buchstaben, ja, Worte. So es denn vorhanden ist schon. Hm? Gefühle? Vertrauen? Ja, kann man alles rausgeben. Bist du verschwenderisch, was Vertrauen betrifft zum Beispiel? Eigentlich schon. Manchmal viel zu verschwenderisch. Mhm. Ja, und rechnest du dann auch, wie vorhin in der Anrufe sagt, dass man gleich dann mit gleicher Münze heim in derselben Währung und in derselben Quantität Vertrauen zurückbekommt? Also weder rechne ich damit, noch ist die Trefferquote da besonders hoch, aber das macht mir auch nichts. Ach, na, das ist doch aber eine versöhnliche Bemerkung. Das finde ich doch schön, dass man Vertrauen gewissermaßen wirklich verschenkt, ja? Ohne die heimlich geizige Erwartung, jetzt aber genau dieselbe Menge Vertrauen genau auf Heller und Pfennig wiederzubekommen. Ja, also die alte Tauschmentalität, ne? Ja, alte Wechselstube der Gefühle gewissermaßen. Ja, wunderbares Wort, Wechselstube der Gefühle. Ja, ist mir ebenso zugefallen. Mann, toll, schenke ich dir. Ich doch. Ja? Du machst mich richtig glücklich damit. Und ich werde jetzt gleich deine nächste lustbetonte Musik hören. Ja, oh, das ist jetzt aber echt eine Herausforderung. Ist aber auch echt eine schöne Musik. Die muss wieder mal gespielt werden. Oh, du hast wunderbare Musik gespielt. Das hat schon mit Mozart angefangen. Wolfgang Neuss, da danke ich dir sehr für deinen Anruf. Das bringt ja mal eine Menge, wenn man mir Honig um Bart schmiert. Ne? Ja, und dir ist es gelungen. Wunderbar, das bringt mir wieder eine Menge. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Dann würdet jetzt, geh mal davon aus, dass es jetzt erstmal, oder ihr könnt euch ja vielleicht, pass mal auf, jetzt Herausforderung, Kinder. Ihr, vielleicht habt ihr einen schönen Zweizeiler. Wer jetzt noch anrufen will, soll einen Zweizeiler zum Thema Sparen haben. Ja, das muss ich irgendwie auf Sparen reimen. Zwei Zeilen, sparen. Hm? Ja, als wir in Waren waren, fingen wir an zu sparen. So in der Art etwa. Hm? Und solange hören wir noch Wolfgang Neuss mit dem Lied vom Wirtschaftswunder. Ist nicht nur Wolfgang Neuss, ist aber hauptsächlich Wolfgang Neuss. Wir Wunderkinder von 1945 bis... Na, erstmal abwarten. Die Straßen haben Einsamkeitsgefühle. Und fährt ein Auto, ist es sehr antik. Nur ab und zu mal klappert eine Mühle. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Aus Pappe und aus Holz sind die Gardinen. Den Zaun bedeckt ein Zettelmosaik. Wer rauchen will, der muss sich selbst bedienen. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Einst waren wir mal frei, nun sind wir besetzt. Das Land ist in zwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Man muss beim Auto fahren, nicht mehr mit Brennstoff sparen. Wer Sorgen hat, hat auch Likör und gleich in hellen Scharen. Die Läden offen waren, uns wieder Luxus waren. Die ersten Nazis schreiben fleißig ihre Memoiren. Denn den Verlegern fehlt es an Kritik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Wenn wir auch ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder hauen wir auf die Pauke, wir leben hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, höher, hoch. Das ist ist das Wirtschaftswunder, das ist das Wirtschaftswunder. Zwar gibt es Leute, die leben heute noch zwischen Dreck und Schunder. Doch für die Nazi-Knaben, die das verschuldet haben, hat unser Staat viel Geld parat und spendet Monatsgaben. Wir sind nur Ungelernte. Republik ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Natürlich das reine Gegenteil von einem Sparenlied. Jetzt ist hier Thomas in der Leitung mit einem Sparenreim, ja? Richtig, ja. Thomas. Reime, Kuttner, kannst dir sparen, sonst fange ich an mir zu beklagen. Na, da haben wir aber auch heimlich ein G gegen den R ausgetauscht, mein Lieber. Das war nicht heimlich, würde ich jetzt sagen. Stimmt, unheimlich. Und ist mir bei deinem Warenreim eingefallen. Bei meinen Warenreim. Ja. Ach ja, das sowieso ein Satz mit dreimal Waren hintereinander, als wir in Waren waren. Waren, Waren knapp. Viermal. Das ist ein Ostspruch, viermal, ja. Was bist du vom Beruf, Thomas? Ich mache gerade im zweiten Bildungsweg mein Abi nach und sonst bin ich Filmvorführer. Filmvorführer, wo denn? Muss ich das sagen? Nee, welchen Film hast du jetzt am allerhäufigsten gesehen? Oh, weiß ich nicht. Aber da sieht man, das ist doch immer ein komischer Job als Filmvorführer, oder? Ja, naja, man sieht den Anfang meistens so. Man spart natürlich Eintrittsgeld, ja. Man sieht nur den Anfang? Naja, man kann sich natürlich auf den ganzen Film ansehen, aber das ist ziemlich laut im Vorführraum. Ach so, welchen Film hast du jetzt so von anfangsmäßig besonders häufig gesehen in letzter Zeit? In letzter Zeit Männerpension. Männerpension? Ja. Ach, ist doch aber eigentlich nett. Hast du ihn auch mal vollständig gesehen? Ja, sicher, mehrmals. Ja, ist ein schöner Film, wa? Der ist lustig. Ah, bloß Till Schweiger, der Idiot, nervt total. Findest du auch? Nee, die Rolle ist ihm ziemlich auf den Leib geschrieben für mich. Ach nee, das ist ein Ollamanta-Fahrer, bleibt ein Ollamanta-Fahrer. Ja, und wenn über den Film gesprochen wird, wird immer über Till Schweiger gesprochen. Keiner spricht von Detlef Buck. Dabei ist der doch der großartigste Schauspieler. Ja, eigentlich wird aber über Maren Krummsieg gesprochen. Nee, über, wie heißt sie denn? Heike Makatsch. Ja, darüber wird ja auch viel gesprochen. Richtig. Wobei, die ist aber auch ziemlich großartig da. Ich fand die vorher mal doof, aber da war sie mir auf immer sympathisch. Ja? Ja. Und freust du dich schon auf einen anderen Film noch? Im Moment wüsste ich nicht, auf welchen Film ich... Hast du Toy Story gesehen? Toy Story noch nicht, ne? Ah, ich brauche mal jemanden, mit dem ich mich über Toy Story unterhalten kann, weil so ein schwachsinniger Film. Echt? Die erzählen bloß immer Computer, Computer, Computer, aber es interessiert einen nur einen Dreck, ob das Handpuppen sind oder ob es ein Computer ist. Mir erzählen immer so viele Leute, dass er so unheimlich toll sein soll. Also ich hab da nisch Tolles gefunden, ey. Also da sagt ihr, ist die Augsburger Puppenkiste um eine Spuren geiler, wirklich. Ja. Thomas, ja. Lass mich dir danken. danke. Ich lass dich mir danken. Gut, tschüss Thomas. Vielleicht krieg ich jetzt hier noch ein paar Sparenreime zusammen. Halle, hast du einen Sparenreim? Wer stets am falschen Ende spart, wird nicht beim Teufel erst gegart. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wobei, das war ein Spartreim und kein Sparenreim. Hallo, ist da ein Sparenreim noch? Hallo? Ja, Christian. Christian. Willst du jetzt meinen Reim hören? Ja. Spare jederzeit, dann hast du immer Not. Das reimt sich nicht auf Sparen. Jetzt bin ich enttäuscht und schmeiß ihn gleich raus. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Heike aus Dresden. Heike aus Dresden? Ja. Ach, da hört man Fritz im Kabel teilweise, oder? Ja, klar. Gut. Genau. Ja. Da gibt's einen tollen Reim, ja? Ja. Also ich pfeife auf das ganze Sparen und tu viel lieber das Geld ausfahren. Was ich eh nicht habe, aber es macht ja nichts, reimt sich wenigstens. Ja, aber Tu-Reime sind natürlich auch immer ein bisschen herb, oder? Ja gut, aber mir fiel nichts Besseres mehr einzusetzen. Das stimmt. Der Versuch soll hiermit gewürdigt sein. Gut, wunderbar. Dann habe ich noch ein tolles Synonym für schön. Na? Und zwar holdselig. Holdselig, wobei das kommt natürlich, holdselige Musik und dann punken sie da los. Ja, das ist doch gut, oder? Ja, die holdseligen Beastie Boys. Ich überlege gerade, wie das so klingt, wenn ich dann so rummoderiere. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, Heike. Okay, tschüss. Tschüss. Hier noch ein Sparenreim. Hi, ist Jim Knopf. Ja. Gewusst, wie spart Energie? Ja, das ist ja, gut, aber ich wollte eigentlich Reime wo hinten sparen. Ein schöner Ausspruch. Ja, stimmt. Ich danke dir für deinen Anruf, tschüss. Hier noch ein Sparenreim. Ja, gut, na, trink früh im Bett eine Flasche Klaren, dann kannst du das auf den sparen. Ast rein. Bei dem Spruch wollen wir jetzt bewenden lassen. Du wiederholst die nochmal und ich verabschiede mich damit aus dieser Sendung für heute. Juti, trink früh im Bett eine Flasche Klaren, dann kannst du dir das auf den sparen. Tschüss. Tschüss, liebe junge Menschen. In der nächsten Woche wieder ein Sprechfunk. Jetzt erstmal der Night Flight mit MC Lücke. Tschüss. Meiner Reise nicht fehlen mit der Zeit.